Fanboys. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und dem iPad Mini. Hallo. Und dem Marcel. Jetzt hättest du Siri sprechen lassen müssen. Aber ja, mit dem Marcel und dem Map. Genau, dem Map. Und das ist die Folge 94. Krass. Krass, ja. Da bist du mal nicht da und dann... Ist schon 94. Ist schon 94. Ja, wir nähern uns mit 7 Meilenstiefeln quasi der 100. Nicht, dass wir da was geplant hätten, aber das ist dann die Weltuntergang. Stimmt, das fällt fast zusammen, glaube ich. Ziemlich genau dann, ja, ne? Ja, ja. Wir feiern die Zombie-Apokalypse zur 100. Du glaubst immer noch an die Zombie-Apokalypse. Ja, irgendwas muss man sich ja freuen. Der Coca-Cola-Mann verteilt Geschenke doch dann zur 100. Ach. Der Coca-Cola-Mann. Zombo-Limone. Ja, nachdem die Republikaner ja jetzt leider nicht mehr Weihnachten feiern dürfen, sondern das jetzt nur eine Holidays sind. Naja. Mir ist jetzt zum ersten Mal dieser Tage der Witz mit Backaroma durch die Timeline gespielt worden. Oh. Backaroma, Obama, Backaroma, ja. Ja, vielleicht kann man das für den historischen Kontext sagen, Barack Obama ist wiedergewählt worden. Ja. Just. Genau, also wenn ihr das jetzt in 10 Jahren hört, in einer Mission irgendwie die Podcasts der letzten Dekade thematisch aufzuarbeiten für eure Soziologie Doktor Promotion Gedönse. Ja. Genau und wir sprechen ja nur mit den 10 genau. oder 20 Jahre weiter späteren Menschen. Also wir senden in die Zukunft. Ja, ja genau. Und das Lösungswort, das ihr jetzt natürlich sucht wegen des Gewinnspiels in 10 Jahren, heißt Backaroma. Genau. Gut. Du hast es erfasst. Oh. Ja. Weitere Schnitzelelemente, Schnitzeljagdelemente dann in den nächsten 800 Folgen. Ich kenne ja Menschen, denen geht es die ganze Zeit so, wenn sie diese Sendung hören. Dass sie nichts verstehen und dass alles keinen Sinn ergibt. Ja. Ja, ja. Und irgendwie komisch, klar. Und komisch gelacht wird dann dabei. Ja. Ja. Also wir drehen ab. Wir spielen unser Gelächter noch selbst ein. Ha, stimmt, wir brauchen noch so eine Gelächterbox nebendran. Ich hatte mal so einen Lachsack, wo der halt irgendwie, der die ganze Zeit also dieses Lachen abspielt und irgendwann kannst du dann nicht mehr und musst mitlachen. Das ist total schrecklich. Und wenn du nicht rechtzeitig ausgemacht bekommst, dann ja. Das nimmt schlimme Enden. Was ja auch großartig war auf dem Camp die Lachschleife, also irgendwie mit Holgi und Tim, irgendwie auch vom Camp mit Latenz streamen, den Stream selber wieder hören und dann so einer macht einfach so haha und dann Latenz, dann machst du wieder haha. Ist noch nicht lustig. Dann kommt es aber nochmal und dann wird es immer lustiger und dann lacht der ganze Tisch da mit, dann wird übersteuert und appt wieder ab und dann, das ist ein Experiment, das müsst ihr mal machen. Mit Latenz in irgendein Mikro reinsprechen und dann wieder abhören und lachen vor allem. Eigentlich nur lachen. Mhm. Also kann ich für nicht bestätigen, das funktioniert gut. Apropos Lachen. Ja. Das war jetzt die Überleitung. Ich weiß nur nicht zu welchem Thema. Also ich habe mich sehr kürzlich analysiert, dass die Emojis rausfliegen, oder? Ja. Ja, lachendes Emoji. Ja. Wo fliegen die raus? Das hatte Herr Dominik wahrscheinlich aus dem Store, würde ich mal hoffen. Genau, aus dem Store. Es ist ja eigentlich jetzt schon länger so, dass man das Emoji-Keyboard einfach so anhaken kann unter Keyboards. So, man muss es ja nicht mehr freischalten früher auf dem, freischalten. Ja, ja, ja. Egal. Man muss es nicht mehr freischalten. In dem Fall darfst du den Infinitiv benutzen. Und deswegen sind die schon länger eigentlich Abzocke, diese 1-2 Euro Apps, die Emojis freischalten, das Emoji-Keyboard. Und deswegen dürfen die nicht mehr im App Store sein und deshalb fliegen die raus, wegen der Functionality. Dann rücke ich 2 Plätze nach vorne. Oh, echt? Bist du dahinter denn? Ja, das war sehr ärgerlich, diese Emoji-Apps, weil die immer die Social-Media-Kategorie blockieren. Ah, verstehe. Ja. Also einfach in dem Keyboard-Einstellungen anmachen. Also, früher war das ja so, dass das so ein Japan-Only-Feature war. Also, wenn du dein Telefon in Japan gekauft hast, dann konntest du das Emoji-Keyboard so und so anschalten. Und wenn nicht, dann musstest du halt irgendwie so eine dieser Unlocker quasi runterladen, der dann was ins System reingeschrieben hat, so ein System Pref gesetzt hat, dass man dann diese Emoji-Tastatur benutzen kann. Und das war in Ordnung, weil Apple es nicht angeboten hat. In Ordnung. Also, dass Apple etwas nicht aus dem App Store rauswirft, heißt ja nicht, dass es in Ordnung ist. Das heißt nur, dass Apple es noch nicht rausgeworfen hat. So. Ah, okay. Naja. So wie die. Genau, und dann gab es ja diese Situation, dass irgendwie die neuen Emojis zwar in iOS 5 schon drin waren, so, also die, zum Beispiel der Panda-Bär ist ja so ein iOS 6-Feature eigentlich, der Panda-Emoji. Und den konnte man zwar angucken mit iOS 5, aber nicht tippen, weil der noch nicht in der Tastatur drin war. Und dann gab es halt diese Apps, wo du irgendwie den Panda-Bär rauskopieren konntest und mit Copy-Paste den Panda-Bären eingeben konntest. Und die fliegen wahrscheinlich auch mit raus. Ja, aber das finde ich jetzt so eine ganz okaye Anwendung davon, dass das Zeug rausfliegt. Also je nachdem, ich glaube, je nachdem, wie viel Funktionalität sie haben, fliegen sie raus oder nicht raus an der Stelle. Ja. So ein bisschen Housekeeping von sinnfreien Apps stört mich an der Stelle nicht. Ja, ja, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Und so als Seitennotiz, die Emoji-Tastatur auf iOS 6 kann auch gesplittet werden. Auf iOS 5 ging das, glaube ich, damals noch nicht. Sieht ein bisschen absurd aus. Da hat man links einen Drehrad für welche Type und rechts nochmal ein Drehrad mit so vier Emojis in der Breite, mit dem man die Emojis hier so durchnackeln kann. Das hat sowas von Emoji, einarmiger Bandit. Da muss ich da jetzt doch nochmal nachfragen. Sind die irgendwie standardisiert, diese Emojis? Jein. Und also, wer macht das, wenn? Naja, also es begab sich vor langer Zeit, dass diese Emojis überhaupt nicht standardisiert waren und dass es im Wesentlichen zwei Standards gab, die gegeneinander konkurrierten. Ich glaube, das war Softbank und Docomo, also die zwei großen Mobilfunk-Provider in Japan. Irgendwann hat man sich dann so auf was Halbes geeinigt, was irgendwie beide so halbwegs anzeigen konnten, aber man konnte sich trotzdem nicht verlassen, dass irgendwie der Curry-Reis von Docomo auf Softbank genauso aussah. Irgendwann hat Apple dann so diese Situation aufgegriffen und so das Subset von das funktioniert irgendwie auf den meisten Telefonen eben in ihre Variante reingegossen und implementiert und neue Grafiken für gemacht. Und die sind jetzt im Umkehrschluss mittlerweile Unicode standardisiert. Also da hat dadurch, dass es im iPhone drin war und hat das mehr Benutzung quasi dann erzeugt hat, ist mittlerweile das ganze Set im Unicode-Standard mit drin. Da können wir ja froh sein, dass Ä und Ö und Ü nicht rausgeflogen sind aus dem Unicode-Standard. Du meinst, weil dann kein Platz mehr ist im Unicode? Ja. Ja. Ja. Nein, weil Apple die so versteckt hatte. Ja, ja. Also nochmal, wer noch versteckte Emojis finden will, die jetzt nicht exposed wären in irgendwelchen Tastaturen, falls es die noch gibt, kann auf die Webseite von der Wikipedia surfen. Da gibt es den Eintrag zu Emoji und der ist sehr umfassend, was überhaupt an Zeichen existiert. Und wenn es der Browser darstellt, dann kannst du es auch rauskopieren normalerweise. Ja. Und so kommt man auch an Dinge ran, die man vielleicht nicht so leicht findet sonst. Was, ja? Okay. Ja, ich hätte noch so einen Special-Tipp gehabt, nochmal mit der Tastatur, weil ich mit der gesplitteten Tastatur, weil ich das vergessen habe wieder, es geht ja auch die Geste zu pinchen, ja, um die Tastatur zu trennen. Also wenn man die gesplittete Tastatur zum Beispiel ganz unten haben will, was nicht geht, wenn man es rauf runter drag nur an der rechten unteren Ecke, wie ja die eine Variante ist, diese Tastatur zu splitten, dann kann man das tun, indem man die Tastatur so auseinanderpinscht, seitlich in die Größe und auch wieder zusammenpinschen geht auch. So, dann noch der letzte Hinweis zur Tastatur. Also mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, bilde ich mir das ein, aber ist die Autokorrektur seit iOS 6 komplett kaputt? Weil ich kriege mittlerweile nur noch Quatsch. Das bildest du dir, glaube ich, ein. Oder entsprechend. Also normalerweise, er korrigiert viel weniger als vorher, habe ich das Gefühl. Und wenn, dann kommen Wörter, die überhaupt nicht existieren. Okay. Hatte ich jetzt so in der Erfahrung noch nicht gemacht. Also ich merke vor allem Groß-Kleinschreibung-Fehler, also dass er mir was korrigiert, also dann, was weiß ich, oder auch Wochentag-Abkürzungen so. Er macht Do zu So. Mhm. Ja, weil Do halt für Donnerstag wäre eigentlich so diese Kleinigkeiten, die auch nicht wirklich Wörter sind, so, die passieren schon genauso. Wirklich schlechter ist es auch nicht geworden. Muss noch einen letzten Pro-Tipp loswerden, den ihr jetzt seht, aber ihr noch nicht hört. Wenn ihr im Querformat seid, vor allem auf dem Mini, aber vielleicht auch auf dem Großen, und dann die Tastatur auseinanderzieht, dann hat die ein bisschen weniger Höhe als sonst. Das heißt, man hat auch noch ein bisschen mehr Screen Estate übrig und die Tastatur ist auch näher bei den Daumen, ohne dass du sie nach oben fährst. Ja, bin ich dafür. So, jetzt Tastatur-Pro-Tipps Ende. Interessant. Ja, wo wir schon bei, interessant ist es nicht, das war eher lächerlich. Es gab ja dieses Update jetzt, letzte Woche, glaube ich, war es, oder? Für iOS 6.0.1. Man ist sich nicht ganz sicher, was überhaupt gemacht wurde. Ich glaube, es war nicht viel. Mhm. Also irgendwie zwei, drei Crashes gefixt oder so. Die angeblich schon auch so diese Energiespar-Horderei, die es so gab. Und vor allem auch der iTunes Match-Bug. Aber vielleicht ist es eh eine Verbindung gewesen. Hm. Naja, aber an sich, dieses Update zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass auf einem iPhone 5 sich der Update-Prozess etwas seltsam gestaltete. Ja, da ist man auf die Update-Seite gekommen, die ja wiederum über die Settings erscheint. Also in den allgemeinen Einstellungen bei dem Rädchen kommt so eine kleine Nummer, dann mit der Zeit am ersten Tag meistens noch nicht. Ja. Und dann kannst du da über allgemein ja Software-Update starten und in diesem einen seitlichen in der seitlichen Anzeige stand dann, oh, du musst jetzt erstmal eine App laden. Genau, den Update-Updater. Ja. So ähnlich. Also die Seite hatte dann nochmal eine Unterseite und auf der Unterseite konntest du eine App laden. Also das ist schon mal nicht eine App-Store-App, die du geladen hast, sondern du hast die schon da wieder geladen. Hm. Und dann musstest du die App laden. Genau. Und dann hast du das geklickt und dann kam da irgendwie so ein ganz seltsames Installer-Dings mit einem Icon, wo du dir denkst so, hä? Irgendwie ein iPhone auf so einem Riffelblech mit einem Pfeil nach unten. Es sah irgendwie alles aus wie, Hilfe, wer hat mein iPhone gehackt? Irgendwie schon, also richtig vertrauenserweckend war das alles nicht. Ja, also wenn irgendwie auf einem Hacker-Kongress mal so eine Man-in-the-Middle-Attack vorgestellt wird, dann sieht die, glaube ich, so aus. Ja, also wenn sie nicht ganz geschmacksbefreit sind, ja. Ein bisschen Geschmack haben und vor allem auch das nutzen wollen, dass es jetzt schon mal passiert ist. Also super schöne Präzedenz. Ja. Ja. So, ja, du musst erst eine App laden und sie starten, bevor du was updaten kannst. Hm. Mhm. Naja, und dann hast du irgendwie das runtergeladen und dann sagte mir sie so, jetzt musst du dein Telefon neu starten. Hat er bei mir gesagt, ja. Ja, bei mir auch. So, ich habe dann diesen Updater gedrückt und dann meinte der so, hier, nee, start mal dein Telefon neu. Ja, und, so. und es war für mich auch so dann, Software Update available, tap OK. Das Software Update. Das hatte ich auch noch als Dialog, fand ich auch einen super üblen Dialog. Okay, seltsam. Naja, auf jeden Fall, allein schon dieser Vorgang, so sein Telefon neu zu starten, das ist ja irgendwie auch, ich weiß nicht, schon extremst albern. Ja, irgendwie so jetzt hier mal neu booten, sonst können wir ja nicht installieren. Da ist man Besseres gewohnt eigentlich. Angeblich haben das andere nicht machen müssen. Also neu booten, sondern nur die App kurz starten. Aber die ist ja schräg genug. Hm. Und auf den alten iPhones kam das nicht? Nee, nee, ist nur iPhone 5. Warum? Auslieferungsbug wahrscheinlich dann. Mit der speziellen iOS 6 Version, die auf dem iOS 5, lief. Ich weiß nicht, ob sich das jemand schon genau angeguckt hat, aber ich hätte jetzt irgendwie auf Baseband Backbug getippt oder so. Baseband Bug. So, das wird halt erklären, warum man neu starten muss. Aber, naja, auf jeden Fall, die OTA-Updates sind jetzt wohl gefixt und dann konnte man dann auch das OTA-Update over the air auch richtig ausführen. Ja, damals bei Nokia haben wir gelacht, bei Android auch. Jetzt ist bei Apple auch so schlimm. Und jetzt sind wir selber schon kurz davor gewesen zumindest. Zumindest war es albern. Es ging noch alles, aber es war albern. Vielleicht beim nächsten Mal. Ach ja. Puff, puff. Puff, puff. Nun ja, nun ja. Und dann war das diese Woche mit diesem UK Gedingse? Also das zieht sich auch schon über Wochen hin, glaube ich. Ja, da wurden nachgelegt. Die Woche war nochmal das Nachlegen. Also an sich gab es ja so einen Gerichtsentscheid in UK. Ja. In der Samsung gegen Apple Geschichte. Ja. In der Richter wohl gesagt hat, hey, die Apple-Geräte, also die Designcharakteristiken der Apple-Geräte werden jetzt von den Samsungs nicht so ganz klar nachgeahmt. Genau, und Apple bekam das quasi verboten zu behaupten, Samsung würde sie kopieren. Das war so die wesentliche Geschichte, oder? Genau. Im Endeffekt ist so die Aussage dahinter ist dann eher so, okay, die Geräte sind nicht ähnlich genug und nicht schön genug. Genau, also das offizielle Zitat, da wäre ich jetzt später noch dazu gekommen, von dem Richter war ja so, hier, diese Apple-Geräte, die sind dünn und sleek und hübsch, die sind cool und Samsung ist halt nicht so und ist halt nicht cool. Ja. So, das war halt so die Begründung und der hat halt dieses cool quasi als Attribut von einem Stil benutzt und jetzt gar nicht wertend eigentlich als so. Also das war halt mehr so, ja, also der hat halt cool gesagt, weil das ist halt ein schöner Shortcut dafür, was er sagen wollte. So, und jetzt musste Apple quasi auf der Apple Code UK Webseite irgendwo hinschreiben, hier, wir dürfen jetzt nicht mehr behaupten, dass Samsung uns kopiert und wir nehmen alles zurück und bla. Mhm. So, und dann haben sie irgendwie ganz unten, wie man das so macht, wenn man was verstecken will, ganz klein, so neben dem Impressum, so einen Link. Hier, klick hier für mehr zum UK-Urteil. So, und auf dieser Webseite, die dann kommt, steht halt irgendwie, ja, so, wir müssen dir jetzt hier sagen, dass Samsung uns ja gar nicht kopiert. Und zwar lief das folgendermaßen ab, der Richter hat Folgendes gesagt und dann haben sie halt dieses Apple ist cool, Samsung ist nicht cool, Zitat und so. Mhm. Und dann so, ja, das sehen wir auch so, wir sind cool und Samsung ist nicht cool. Und außerdem übrigens in Deutschland dürfen wir weiterhin behaupten, hier Samsung kopiert uns. Genau, das war dann noch so nebendran auch. Genau. Ja, an sich ja, dass sie dieses Statement dann da drin wieder abdrucken, schon so. Man kann es lustig finden, aber es ist schon auch eher so Kinderkacke. Ja, es ist totale Kinderkacke. So, la, la, la, la, la. Ja, also das war halt irgendwie so dieses, also erstmal haben sie ja irgendwie dann Stress gehabt, weil der Text irgendwie zu klein war oder so. Das war irgendwie vor 2-3 Wochen. Und dann haben sie da noch drum rumgedreht und mittlerweile haben sie halt irgendwie so dieses, haben sie ja nur noch Ärger bekommen, weil sie eben dieses wir sind cool und Samsung ist nicht cool so drauf geschrieben haben und das irgendwie nicht Sinn der Übung war. Also ich finde das auch irgendwie ziemlich albern. Genau, und jetzt mussten sie den Text halt nochmal ändern. Hm. Und der ist jetzt weit kürzer, das Zitat ist nicht mehr drin, wie du es gerade schon gesagt hast. Es ist nur noch drin, there is no injunction in respect of the community registered design in force anywhere in Europe. So, ja. So nirgendwo. In Europa, mussten sie es sagen. Also sie haben gar nicht mehr so diesen Seitenhieb dürfen sie nicht mehr machen und sie mussten es, glaube ich, sogar wirklich, das ist Areal. Also es war dann so, es durfte nicht Helvetica sein, es musste Areal sein, oh, auch an der das Stelle. Das ist ja schlimm. Ja, das ist ein bisschen zurückgetreten dann wahrscheinlich und es ist auch größer, auch auf der Homepage schon unten ein bisschen größer. Also es müsste aber das ist ja die eigentliche Strafe, dass sie Areal verwenden müssen. Ja, aber das ist auch bei dieser Kindergartengeschichte, ist es alles so ein Riesenkindergarten. An der Stelle, es war dann nämlich, also sie mussten es, die Anzeige war auch, sie mussten es innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden ändern. Okay. So wurde es vom Gericht und Apple hätte versucht zu sagen, ja, wir brauchen da eher so 2 Wochen für so eine große Webseite. Ja, also das würde ich Ihnen jetzt fast glauben, so langsam wie die Webseitenmühlen bei Apple manchmal drehen. Aber da hat das Gericht gesagt, das glaube ich nicht. Und dann ging es auch. Ja. Genau. Also irgendwie komische Anekdoten hier. Diese ganze, wir sind so ähnlich und wir machen uns gegenseitig nach und wir verbieten uns zu verkaufen. Geschichte könnten sie endlich mal knicken. Das regt auf. Das nervt. Das braucht es aber nicht. Sie verkaufen nur eher am meisten. Ja. Jetzt haben sie irgendwie noch Jellybean irgendwie mit in den Prozess. Wollen sie jetzt irgendwie noch haben, dass das irgendwie auch Teil von dem Samsung-Prozess wird. Ja, es nervt alles nur. Es hat vor einem halben Jahr schon genervt, es nervt immer noch. Ja. Naja. Hm. So war das. Wir ignorieren das mal getrost und kommen zum iPod Nano, den tatsächlich jemand von uns in Personä schon gesehen hat. Ja, ich bin so in den Apple Store gelaufen und habe den in die Hand genommen, weil er sah ja irgendwie, also wie wir in der Kino gesehen haben, sah er scheiße aus und so vom Gefühl her war es eher so wie die Sony. Beschreib mal, wie das aussieht. Ich habe schon wieder vergessen, wie das aussieht. Also das Menü hat halt so runde Icons und das sah dann eher so aus, so wie es hässlich auf der Sony Vita so dieses Menü ist. Neue Form, gleicher Soul. Aber insgesamt ist es eher so, dass es ein süßes Mini-Mini-iPod Touch ist. Stimmt. Weil er ist einfach wirklich nochmal schmaler, nochmal leichter und er hat einen Homebutton unten sogar und er bedient sich gar nicht schlecht da oben in dem kleinen Bereich. Ist einfach so, sieht so aus wie eine Miniatur, so ein kleiner iPod Touch Simulator. Wobei der Homebutton ja kein Standard Homebutton ist. Doch. So. Nein, aber der hat nicht dieses Viereck mit den gerundeten Ecken, sondern der hat einen Kreis. Echt? So. Der ist doch ein Kreis. Was? Nein, auf deinem Telefon ist kein Kreis. Nein. Ja, aber ist der Button dann wenigstens ein Viereck oder ist der Button auch ein Kreis? Der Button selber ist natürlich kreisförmig, aber da ist ja dieses Symbol auf dem Home-Button und das ist auf dem Telefon in Form eines Icons und auf dem Telefon sind die Icons ja viereckig mit abgerundeten Ecken. So. Das ist und die Form eines Icons, deswegen meinst du, ist es so ein Viereck. Auf dem iPod Nano ist das ein Kreis, weil da sind die Icons ja auch alle kreisförmig. Genau, das ist ja mal ein Detail. Jetzt verstehe ich auch, warum das so ist. Ja. Das ist mir nur gerade aufgefallen, weil das sah irgendwie seltsam aus. So. Das ist ja gar kein echter Homebutton. Ja. Aber so in Persona ist er ganz süß. Die Qualität ist auch super. Kann man sich als iPod kaufen nach wie vor. Also hat nach wie vor alle iPod-Igkeiten. Also wenn man ein iPod haben will, ist das vollkommen in Ordnung, finde ich. Also ich muss den, wollte ich nur gesagt haben, weil wir eher, nur ja, eher uns bin, lustig bin, gemacht haben. Ich bin nicht überzeugt. Aber dafür hat er Bluetooth. Ist ja auch schon mal was. Bluetooth. So. Und was auch Bluetooth hat, ganz schlechte Überleitung, weil es hat nahezu alles Bluetooth. Aber das iPad Mini, das ist jetzt tatsächlich soweit in die Realität vorgedrungen, dass wir es in der Hand hatten. Also ganz kurz noch dazu, ja. Ich habe mir heute erst den Spot reingezogen vom iPad Mini. Okay. Also den mit Johnny Ive. Achso, ja. Mit dem weißen Raum. Als ob das irgendwas eingrenzen würde. Genau. Der Apple-Spot mit dem weißen, naja, Raum. iPad Johnny Mini Ive und dem weißen Raum. Ja. Ich fand ihn tragisch. Du fandst ihn tragisch? Ja, also normalerweise kommt ja sowas halt alles alle halbe Jahre und dann ist das noch okay. Okay. Aber es wirkte mit Händen und Füßen, wir wissen nicht, was wir jetzt noch erzählen wollen. Wir bringen unsere Übertreibungen wie jedes Mal und also es wirkte einfach nur, ja, es okay, wir müssen jetzt 3 Minuten füllen, scheiße. Also das Problem, das ich auch bei der Präsentation schon hatte, war halt irgendwie, ich wusste nicht, warum. So. Also so, das haben sie da auch nicht. Das einzige Argument für das Gerät ist ja, du kannst es in der Hand halten. So. Ja. Und well, yeah. Aber jetzt haben wir es ja tatsächlich in der Hand gehalten. Ja, genau. Also, ich wollte zu dem Video nochmal die Zustimmung sagen. Das ist aus dem Fingersaugen von, wir haben es nicht nur kleiner gemacht, sondern wir haben es einfach completely reimagined. Nee, ihr habt es einfach kleiner gemacht. Ja. Links und rechts den Rand weg, aber ansonsten einfach nur kleiner und leichter gemacht. Das, was ihr immer macht. Ja, with a gorgeous Display und blabliblub, aber eigentlich ist es ja die alte Hardware, aber completely new. Wenigstens mussten sie keins für die 4. Generation iPad machen, weil da hätten sie wirklich überhaupt keinen Kommentar mehr. Stimmt. Und also es wirkte sehr danach, als würde es einfach nicht mehr funktionieren. Vielleicht müssen sie das starren lassen wie PC und Mac. Also diese Apps. Hm. I'm a Mac, I'm a PC. Einfach diese Videos, weil. Nee, die machen, werden Videos machen weiterhin. Die müssen, ja, Videos müssen sie schon machen, aber sie können ja eine neue Form finden. Die müssen halt schon, die müssen sie halt. Das Problem ist, die neue Form, die ich entdeckt habe, war ja eher so das iPhone 5, wir dokumentieren den Kaufrausch der Wahnsinnigen Video und finden es auch noch toll. Gott. Also das haben sie ja auch noch gemacht. Das ist auch noch so ein Fehlgriff. Also das iPad-Video verstehe ich noch, die haben nicht viel zu sagen und mussten irgendwas. Sie haben sogar eine lauere Musik gewählt, die überhaupt nicht Stimmung bringt. Ja. Aber so diese App-Store-Zelebrierung, so das, Mann, sind wir geil, weil die Leute stehen für uns an und freuen sich da. Das ist so, das, also, das haben wir für mich bei der Kino schon angemerkt, da lief über der ja Geschmacksgrenze hinweg. Ja, aber es ist auch nochmal extra als Video auch noch auf der Homepage. Ja. Du kannst es echt nochmal angucken jetzt. So als, ich weiß nicht, das ist so von der Richtung her schwierig. Ja, nee, das finde ich. Und der Vorstell hätte es nicht gegeben. Genau, schön. Aber zurück zum Gerät. Genau. Wir hatten das jetzt in der Hand und zwar in einer, was ja so das Alleinstellungsmerkmal ist. Und ist jetzt schon irgendwie ganz gut, oder? Also man muss dazu sagen, ich habe es mir gekauft, und weil ich musste nicht die 3G-Variante, also die LTE-Variante unbedingt haben, weil ich habe jetzt so lange eine LTE-Variante von dem Großen und ich habe das nahezu immer aus, dass ich mir gedacht habe, so fuck it. Ja, da, wo ich es haben gerne würde, habe ich eh kein mobiles Ding und dann ansonsten kann ich es ja auch per, tethern. Also habe ich mir einfach nur das Wi-Fi gegönnt. Okay. Und deshalb ist es irgendwie meins und deshalb habe ich das auch länger in der Hand gehabt als alle anderen. Und ich muss sagen, es ist schon schön und man will es schon haben. Weil es ist klein, es ist leicht, es ist einfach, man hat es einfach gerne in der Hand. Es ist nicht so wie am iPad, dass man es irgendwo ablegen muss, sondern man kann es auch gerade so wirklich einfach so halten. Ja, es ist so ein bisschen zu schwer noch dafür, aber eigentlich schon relativ gut. Es ist kein Schoßgerät. Nee, es ist so ein Haltegerät. Und wenn man den Daumen lang genug mit dem iPhone 5 trainiert hat, dann kommt aber dann kann man auch das iPad Mini halten. Nee, halten geht. Also so in einer Hand. Also halten so an der Seite. Ja, nein, in einer Hand. So diese eine Handhaltung mit breit hinten, das nicht. Das ist echt, das kannst du knicken, da kann ich es dir vor die Nase halten oder so. Stop, don't move oder sowas, aber ich kann es nicht wenn ich so halten würde, da kriege ich einen Krampf die ganze Zeit. Also, dass ich einmal komplett drum greife. Das geht, aber es ist nicht schön. Also ich war ja super überrascht, als ich es jetzt gesehen habe, dass es nicht so lächerlich aussieht wie dein Nexus. Also meine Pratzen sind groß genug, um das irgendwie so zu halten, ohne einen Krampf zu bekommen. Und dann habe ich mich gefragt, woran das wohl liegt, dass es nicht so lächerlich aussieht wie das Nexus. Und das liegt, glaube ich, am Formfaktor, dass es nicht so telefonig langgezogen ist. Die Seitenverhältnisse? Sondern jetzt eher halt wie so ein Buch aussieht. Die Seitenverhältnisse und flacher auch. Es ist eher so ein Kindle. Beim Kindle hat man auch nicht der Gedanke, dass jemand telefonieren würde mit dem Kindle jetzt. Aber beim Nexus natürlich schon. Wobei, vielleicht wäre das mit dem schwarzen iPad ja auch anders. Ich habe absichtlich wieder das Weiße genommen, weil das komplett Schwarze war ja auch nicht so mein Fall. Da kommt auch noch eins ins Büro als Entwicklergerät. Können wir auch da nächste Woche mal angucken noch. Mhm. Ja, aber an sich, es funktioniert. Es ist ein kleines iPad. Es kommt interessanterweise mit einem 5 Watt Ladegerät, was mich jetzt nicht so freut, anstatt mit einem 12. Also ein bisschen albern, ja. Weiß ich nicht, ob sie sich da was sparen wollten oder ob sie irgendwie denken, wenn das Netzteil kleiner ist, ist angenehmer so, weil das ist ja dieses iPhone-Netzteil, das direkt in die Dose geht und nicht, dass das nochmal die Nase hat und ein Viereck ist, das 12 hat. 10. Netz, 12 inzwischen. Ach, 12 inzwischen? Ja, 12 inzwischen. Oh. Das geht auch nicht mehr mit allen iPads dann. Und das Creep von Produkt. Naja, aber mit dem 12 hat kann ich ja dann mein iPad 3 viel schneller laden. Ja. Auch das. Ja. Das Gerät selber ist ein iPad 2. Ja, also es fühlt sich ein bisschen schneller an. Vielleicht ist es das auch. Weiß ich nicht genau. Ich habe keinerlei Basisbeschwerden. Also, es ist nicht so. Das, was mich am meisten nervt an der Größe, ist eigentlich nur der App Store. Weil der App Store so diese Hybridansicht mit den kleinen HTML-Buttons hat, die ja wirklich nur so hoch sind wie die Pixel. Und ich habe schon so oft auf Installieren, also in der Liste, in der Suchergebnisliste, auf den Knopf gedrückt, wo man kaufen oder installieren oder downloaden würde. Und dann aus Versehen erstmal die Produktübersicht aufgemacht, weil ich den Knopf nicht getroffen habe und dann das nochmal nicht getroffen habe. Ich habe das Gefühl, also ja, die Buttons sind nochmal viel zu klein, sowieso schon in dem App Store. Aber irgendwie ist die Hit-Detection von dieser Webview auch total kacke, weil also ich treffe auf dem iPhone auch selten den Install-Knopf aufs erste Mal. Er ist halt einfach auch zu klein. Ich meine, auf dem iPhone hast du ja auch dieselbe Auflösung wie hier eigentlich, deswegen selbe Experience, nur mit, nur wahrscheinlich mit einem anderen Finger oder auch mit, auch mit dem Daumen. Ja. Und der ist halt irgendwie so 24 Pixel hoch anstatt die 40, die ja Mindestgröße wären für einen Knopf laut Design Guidelines. Und das merkt man halt auch wirklich bei den Dingen, die nicht so dafür vorgesehen sind oder die halt die UI relativ schmal gemacht haben. Bei denen nervt es auch ein bisschen, dass die Finger jetzt ein bisschen dick sind, aber bei den Titeln, die das berücksichtigt haben, und zwar richtig ist überhaupt kein Thema. Ja, also kann man super entspannt bedienen. Das funktioniert echt fein. Ja, und Mr. Retina, was sagen Sie so? Mr. Retina bedauert die Nicht-Retina-Fähigkeit des Gerätes, hat aber auch durchaus weiß, dass es ein Kompromiss ist, weil wir haben ja gesehen, was mit dem iPad passiert ist, als das Retina wurde. Da wurde nochmal ein bisschen Batterie hinten dran geflanscht. Das heißt, es wurde nochmal schwerer. Und das Gerät hier, wenn sie es ein Retina-Gerät gemacht hätten, das gäbe es dann auch nur in schwerer. Da gibt es keinen Weg dran vorbei irgendwie, glaube ich. Und das will ich nicht. Ja, also schwerer gegen Retina, dann gewinnt, dass es leichter ist. Und ja, aber beim Lesen natürlich, ich merke das. Ich sehe die Matsche-Buchstaben, das Anti-Aliasing geht mir durchaus auf den Senkel. Man muss dann nochmal öfter mal reinzoomen. Aber es ist halt gut genug. Ja. Ich glaube, das trifft es, glaube ich, was das Display angeht. Das ist einfach gut genug. Und es ist ein besseres Display als das iPad 2 Display, so von der Helligkeit und vom Farbumfang. Aber es ist weit, weit schwächer als das iPhone. Also wenn man jetzt mit dem iPhone 5, wenn man jetzt dessen Farbstärke gewohnt ist und dann auf dem iPad Mini guckt, dann ist es auf einmal blass. Es hat eine viel geringere Buntigkeit. Das hätte ich mir nie gedacht, aber es ist wirklich so, gerade so eklig wie die Game Center UI, wo das ist grün und rot, das ist einfach irgendwie verwaschen, das ist noch schlimmer. Hm. Ja? Also ich hatte jetzt nicht so Probleme, als ich es angeguckt habe mit dem Retina, weil es ja Half-Tina ist. So, also es ist besser als iPad 2, weil sonst könnte der Bildschirm ja nicht kleiner sein. Ja, es ist besser als iPad 2, aber nicht besser als 3GS. Nee, das nicht. Außer bei dem, was viele vielleicht vergessen haben, aber vielleicht into account ziehen sollten, iPhone-Apps. iPhone-Apps auf dem iPad Mini werden in 2x natürlich nicht in Retina dargestellt, sondern in scheiße Auflösung. Ja. Ja. So wie das früher war, was ich sehr bedauere. Ich auch vor allem. Weil es passt, es würde halt super passen. Ja. Du hast die Pixelanzahl eigentlich in der App eingebaut, aber er stellt sie nicht dar. Ja. Na gut, wollen sie halt auch nicht. Ja, aber das ist doch jetzt vorbei. Also. Sollte man denken. Ja, das hätten sie da noch machen können, finde ich. Also das wäre ein Sonderweg für das. Also beim großen iPad finde ich es auch nicht so sinnvoll, weil das ist dann eh zu groß und was auch immer. Aber hier mit 2X dieses Ding bedienen, ging ja eigentlich ganz gut. Und das, was dann in Retina darstellt, wäre schon ein Sonderweg gewesen, den ich bevorzugt hätte. Von der Größe her sind da halt auch einfach manche iPhone-Apps ganz gut geeignet für das Teil. Ja. Die da hoch zu skalieren. Ansonsten fand ich auch ganz spannend, als ich es in die Hand genommen habe, natürlich, das Ding ist kleiner, aber wenn ich so eine App aufmache, habe ich nicht das Gefühl, das ist jetzt zu klein. So eine iPad-App. Sondern teilweise eher sogar, also Super Hexagon zum Beispiel, fand ich da jetzt angenehmer als auf dem iPad. Weil das ist mir einfach vom Interface zu Ja, zu also groß. Gerade Spiele sind gerne auf dem iPad ein bisschen zu weitläufig schon fast, das stimmt. Ging mir eigentlich auch so ein Beispiel. Also ich habe jetzt mit dem mehr gespielt, als ich zuletzt mit dem normalen iPad gespielt habe. Mhm. Weil es einfach irgendwie so, das ist angenehm. Es ist so eine Spielegröße. Auch so alles, was irgendwie Motion hat, kann man so schön mit zwei Fingern, da passen genau die Daumen hin. Ja. So, diese also, Autorenngeschichte ist schon auch gerade gerade gedacht, das können wir hier als Exkurs kurz einbauen. Wir haben gerade so mit Halo zusammen Microsoft Glass ausprobiert auf dem iPad Mini. Und da dachte ich mir halt auch so, das ist jetzt irgendwie so genau der richtige Formfaktor. Also dieses Microsoft Glass ist halt irgendwie so, du machst deine Xbox an und hast halt noch eine Zusatzinformation und Fernbedienung auf einem Gerät deiner Wahl, das dann unter anderem iOS zum Beispiel unterstützt oder irgendwie auch Surface höchstwahrscheinlich. Mhm. Und mit dieser Microsoft Glass App kannst du dann irgendwie erstmal deine Xbox fernbedienen. Oder kriegst halt dann irgendwie Zusatzinformationen angezeigt, wenn du ein Spiel startest zum Beispiel. Es ist gar nicht unähnlich der Apple Remote, der Remote App. Genau. So. Also es ist wirklich, du hast diese Basissteuerungsmöglichkeit plus ein bisschen Medieninformation oder halt Spielinformation, deine Achievements und so weiter. Oder wenn das Spiel was speziell unterstützt, können das auch mehr. Also es sind so wahrscheinlich Mono-Apps, die dann so ganz normale das ist jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es eben genau diese Ex-Metro-App-Geschichte ist, die man da drauf dann programmieren kann. Ja, aber das Spannende fand ich halt so, dass es von der Formgröße her hat es halt irgendwie so genau gepasst irgendwie. Also mit einem iPad kenne ich mir ein bisschen, also mit einem großen iPad kenne ich mir ein bisschen seltsam vor der Xbox auszusetzen, weil das ist halt selbst schon so groß. Und da ist es halt irgendwie, das erfüllt so diese Funktion von dem Wii U-Controller so ein bisschen vom Formfaktor her irgendwie sinnvoller. Das sehe ich auch so. Also das ist so, und ich finde es auch, also ich finde es cool, dass Xbox da jetzt gut vorlegt eigentlich, weil also einerseits gibt es die Wii U noch nicht, andererseits das Konzept, dass man irgendwie diese Verbindung herstellt auf seinem Telefon, diese Information hat ja auch schon länger am Start. Es ist auch wirklich die alte Xbox-App, die man da zum Einloggen benutzen konnte. Es ist einfach, die heißt halt jetzt Smart Glass, glaube ich, oder? Smart Glass hieß sie wirklich, genau. Und finde ich konsequent und gut. Und vor allem gerade für die Metadaten hier, ist wirklich so, ich spiele ein Spiel und dann sehe ich hier meine Achievements standardmäßig. Ja. Das ist sowas, oh, welches Achievement erreiche ich jetzt? Dann muss ich den Xbox-Knopf drücken und dann dahin, dann stoppt, ich meine, das Spiel will vielleicht auch stoppen, aber es muss halt auch stoppen an der Stelle. Gute Sache. Also bei Halo, was wir halt auch gerade offen hatten, siehst du halt deine Waypoint-Informationen gleich. Mhm. Also das ist ja so nochmal ein extra Statistiksystem. Früher hieß es anders, glaube ich, bei Bungie. Hieß das Bungie 360 oder so? Ich habe vergessen, wie es hieß. Bungie.net natürlich hieß es, glaube ich. Egal. Auf jeden Fall, ich kann mich halt noch erinnern, dass ich halt vor Halo 3 saß und immer auf dem Laptop Bungie.net offen hatte, um zu aktualisieren, wie meine Stats gerade so sind. Mhm. So, und was ich jetzt gerade so gemacht habe und tralala. Und da ist es natürlich jetzt schon viel angenehmer so. Ja. Passiert automatisch. Und du kannst auch den ganzen Marketplace damit irgendwie benutzen und was shoppen und Video gucken und so. Also da haben sie eigentlich echt eine ganz ordentliche Sache gemacht wieder. Cool. Da bin ich echt gespannt, was da noch so aus Microsoft insgesamt rausfällt. Ja. Aber zurück zum iPad Mini. Zurück zum iPad Mini. Das Erste, was ich gesehen habe von diesem Gerät, ist, wie du es am Smartcover hängend wild durch die Gegend schwankst, um mal das die Vergangenheitsform von Schwingen leicht abzuwandeln. Das sieht besorgniserregend aus. Also ich mache das hier über der Couch, aber ich mache das auch über harten Boden, aber dann halt nicht mit diesen ruckartigen Bewegungen, weil man kann schon so schwanken, dass es auch abfällt, aber man muss nicht. Ja. Also was wir eigentlich sagen wollen, dieses Smartcover, das klebt da jetzt richtig feste dran. Ja, das Smartcover klebt richtig feste dran, weil irgendwie die Magnetfläche ein bisschen breiter ist und es nicht mehr so ein Alu-Teil ist, in dem Magnete eingearbeitet sind, sondern glaube ich, es ist genau so ein Stoffteil mit ziemlich viel Magneten drin oder einem langen, man weiß es nicht so genau. Mhm. Auf alle Fälle hält es sehr gut und das Gewicht ist natürlich viel geringer vom iPad Mini und in Kombination heißt es hält Bombe. Und das finde ich super, weil ich habe ja zum Beispiel so diese, ich hänge das iPad am Cover, so über den Fliegersitz, so für In-Flight Entertainment. Das kann man jetzt einfach mit dem eingebauten Smart Cover machen. Man muss sich nicht so ein komisches Smart Case kaufen, das man nur für den Zweck dann hat. man kann auch, Pro-Tipp, das Ding an, wenn man eine metallische Oberfläche hinten hat, also so ein Whiteboard oder so, kann man es einfach dran klatschen und dann hängt das iPad da. Also ist das Smart Cover gleichzeitig so eine Halterung, hält auch gut genug. ist mir noch nicht runtergefallen, habe ich schon benutzt zu Hause. Okay. Man kann die Ständerfunktion von dem Smart Cover jetzt auch so rum machen, dass die Dingseite außen ist, die man zum Putzen benutzt. Die Innenseite. Das finde ich auch viel praktischer. Das Problem ist ein bisschen, dass es Dreieck aufspannt. Und die Verbindung nur magnetisch ist, das heißt, es ist ein bisschen instabiler. Man muss ein bisschen aufpassen, man kriegt es auch so kaputt gefaltet wieder, so dieses Dreieck, was man beim Smartcover vom großen iPad nicht so bekommt. Genau, beim großen Smartcover sind das ja 4 Segmente, wo du eins quasi komplett reinfaltest. Mhm. Und bei dem neuen kleinen ist es halt so, dass es quasi auf Kante mit 3 Segmenten gefaltet wird und die Verbindung nur magnetisch ist. Und Marcel macht mir gerade vor, dass es beim alten auch schon geht, dass man es andersrum zusammenfaltet. Tja. Hält es dann auch? Ich weiß es nicht. War ich bin mit blöd? Dem Smartcover sehr unzufrieden in allen Belangen, weil ich krieg's immer nicht dran richtig, also mit dem alten Smartcover. Es fällt dauernd um, es geht dauernd auf, es nervt. Oh. Also ich hatte mit meinem jetzt nie wirklich Probleme so. Und es ist ein Magnet und ich kann meine Kreditkarten nicht dran schrubbeln. Oh. Wie Kreditkarten? Boah, das ist doch mit dem iPad auch schon. Gehen die Kreditkarten noch kaputt? Mit Magnet? Muss man Nein, aufpassen. Nicht mehr. Ja, Magnetstreifen gehen schon noch kaputt, wenn man Magneten dran hält. Wie nah? Weil die Magneten, da ist schon mehr Magnet als normal. Ja, das ist schon ein bisschen kritisch. Deine Mixtapes. Also wenn ich jetzt so... Ich würde jetzt da nicht direkt meine Kreditkarte drauflegen auf dieses Smartcover. Interessant, meine Damen und Herren. Pro-Tipp. die Einrastung ist ein bisschen, man kann fehl einrasten, so zu tief und zu hoch. Und dann hält es auch relativ gut schon. Das merkt man wahrscheinlich auch nicht so schnell, aber. Aber es ist schon einfach, es richtig zu treffen. Es ist trotzdem einfach, es richtig zu treffen. Es sieht jetzt einfacher aus als bei dem alten. Irgendwie schon, weil es halt nicht wegklappt so wirklich. Ja. Eigentlich so, da passiert eigentlich nichts. Und was noch schön ist, dadurch, dass es auch so samtbedeckt ist an der Stelle, dass es nicht diese Spuren hinterlässt. Also das alte hat ja schon gerne mal so Schrappen an der Stelle, wo man es so ranlotzt, hinterlassen. Das macht das neue auch nicht. Nachteil ist aber auch dadurch, dass das komplett dieses Plastik ist an der Stelle auch, dass es nicht mehr in Form hält. Also man kann so ein bisschen oben drüber oder so, also zeitlich verrutscht es so ein bisschen, wenn man es aufgeklappt hat, oder auch wenn man es zugeklappt hat, ist es nicht so sicher ist nicht so fest mehr oben drauf. Okay. Habe ich jetzt aber ganz gut mit leben können bisher. Stimmt. Ich bin sehr zufrieden überhaupt, dass sie so ein kleines Smartcover so gut hinbekommen haben. So, ja. Man hätten da vielleicht auch 4 Segmente machen können, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen zu knapp gewesen. Ja. Vor allem kannst du dann keinen vernünftigen Ständer mehr machen. Wahrscheinlich, ja. Ja, so. Also ich bin mit dem Smartcover sehr zufrieden und dem Gerät auch. Schön. Dein normales iPad ist jetzt vermutlich viel zu schwer und zu groß. Ja. Ja. Instantan war das viel zu schwer. Ja. Also das ist wie jetzt beim iPhone 5, dass das iPhone 4 einem wie Blei in der Hand liegt und das 4S auch. So ist es mit dem alten iPad auch. Wenn man das nicht irgendwie so auf die Füße ablegt dann, oder irgendwo hinstellt, ist es mir zu nervig. Und ja, bei mir führt das, ich werde das auch loswerden, glaube ich, mein großes. So, ich werde das für privat, zwei iPads finde ich ein bisschen dekadent. Ja. Ich habe das Gefühl, das Gewicht ist für dich die neue Prozessorzahl, also die Megahertz. Bei den Geräten? Du hast es jetzt bei allen Geräten immer sehr, sehr nach vorne gebracht, auch jetzt beim MacBook Retina. Wäre dir zu schwer? Das 13er also, Retina oder das 15er? Das 15er ist halt das 13er. 15er. Ja, aber das 13er Retina ist mir auch... Also du gehst jetzt... Ja, so also im Alter, da trägt man halt nicht voll so in die Gewichtsrichtung. Ja, wenn ich das Ding durch die Gegend tragen will. Mhm. Also das 11er eher war wirklich schon so augenöffnend, wie man das so durch die Gegend trägt. Und dann mal kurz wieder auf größer und schwerer und geht's halt wieder zurück. Und wenn wir uns zurückerinnern an die Einführung des iPads 2, dann war ja so das Wesentliche, was wir damals bejubelt haben, auch, dass es jetzt nicht mehr so schwer ist. So, weil, also dieses iPad 1, das ich hier immer noch für die Shownotes verwende, daran haben wir regelmäßig bemängelt, dass es mit einer Hand halt irgendwie sehr leicht zu Ermüdungserscheinungen führt. Und das haben wir damals beim iPad 2 sehr bejubelt, dass das dann besser war. Insofern ist das schon eine Richtung. Ich darf dich daran erinnern, dass der erste iMac einen Tragegriff hatte. Ja, ich weiß. Und ich habe oh cool, den kann man rumtragen. Ja. Da denkt man dann und dann macht man das. Und das will man nicht lange machen. Ja. Ich habe das in meinem Leben viel zu häufig getan, so iMacs in diesem Tragegriff herumzutragen. Also wegen, ich erinnere mich. Ja. Ich habe da auch so ein Wochenende mit diesen iMacs durch die Gegend tragen. Vor allem iMacs dann auch noch. iMacs war dann so die Deluxe-Variante, weil der war nochmal ordentlich schwerer. iMac war insofern die Deluxe-Variante, weil er ordentlich schwerer war und keinen Griff hatte. War da kein Griff mehr oben? Nee. Echt? Ach, der hat nur hinten so eine runde Ding, die so ähnlich aussah. Also der geht nur konisch zu nach hinten und hat irgendwie, du kannst ihn nirgendwo sinnvoll anfassen, der ist unglaublich schwer und ist quasi das untransportabelste Apple-Gerät ever. Aber das nur am Rande. Ja. Nun ja, it's just a really big iPhone. Is it? Nee, weil es hat keine Panoramafunktion. Okay. Was ich anfragen habe. Was? Wieso das denn? Weiß ich nicht. Frage also ich habe die unglaublich oft benutzt. So dämlich das klingt, aber... Aber ja, es hat also keine Panoramafunktion und es hat keinen LED-Blitz. Was ich auch nicht verstehe, warum hier kein... Also LED-Blitz hinten, den hätte man schon noch. So. Die Kamera ist ein bisschen schlechter. Man kann auch im Netz Vergleichsbilder sehen, aber nicht viel schlechter. Also schon so die Größenordnung von dem iPod Touch auch. Für FaceTime reicht's. Für FaceTime reicht sowieso, die nach vorne ist genauso gut, nur die nach hinten ist halt nicht so viel besser, wie es jetzt woanders noch besser ist. Die Geschwindigkeit der Fotos wiederum schon. Und warum ist es noch kein großes iPhone? Es ist klein genug für Siri. Siri, ja. Es hat Siri. Aber im Gegensatz zum großen iPad wird man nicht gefragt, ob man es aktivieren will. Das heißt, es hat Siri, aber es versteckt sich. So, Siri ist gar so ein bisschen nicht scheu auf dem Kleinen. Also du musst Siri extra anschalten auf dem iPad-Mini. Das musst du am Großen auch, nur da ist es im Setup-Prozess eine Frage. Ja, genau. Und auf dem Mini musst du selber wissen, dass es Siri gibt, ins Menü und dann sagen, ja Siri, ich mag dich. Aber dann geht's auch. Und dann hat man auch Siri. Und warum es auch kein iPhone ist, es hat einen Stereo-Lautsprecher. Ah, ja. Das erste iOS-Gerät mit Stereo-Lautsprechern. Alle auf einer Seite. Ja. So im Breitformat ist es mit dem Stereo so ein bisschen lächerlich. Ja. Es hat trotzdem den Vorteil, dass du, wenn du jetzt irgendwie spielst und links und rechts hältst, es dir seltener passiert, dass du beide Lautsprecher abdeckst. Und deswegen, also, es könnten auch zwei Monolautsprecher sein, aber du kannst es aber spielen, ohne dass dir auf einmal der Sound weg ist, wenn du mit Lautstärke spielst. Das finde ich sehr positiv. Und ansonsten, ja, ist natürlich durch das Stereo nicht viel gewonnen. Ja, also zwei Lautsprecher hier drin. Das große iPad hat nicht Stereo-Lautsprecher übrigens. Das ist vierte Generation. Obwohl es auch mehr Platz unten hat mit dem Lightning-Connector. Tja. Ja. Das ist bestimmt der Vorstyle dran schuld. Der Vorstyle. Bestimmt. Aber ansonsten bleiben wir dabei. Es ist ein Gerät, das man dann überraschenderweise irgendwie doch haben will. Ich fand das gar nicht so überraschend. Och. Also ich war jetzt sehr positiv überrascht. Also ich hatte eigentlich keine Meinung vorher. Ich hatte mal vor einem halben Jahr eine Meinung und fand es grauenhaft, die Vorstellung. Ja, ich erinnere aber, mich. Aber Das ist lustig. Alle blöden Voraussagen zu neuen Geräten sind wahr geworden, bis auf die einzige, die ich toll fand, nämlich das Haptik. Ja, ja, ja. Naja, das kommt ja noch. Ja, ja, nee, das kommt nicht. Habe ich nie wieder gehört seitdem. Hm. Kann ich vielleicht ganz kurz einschieben? Ich war ja jetzt im Urlaub und da sind mir drei Hauptanwendungen für iOS im Urlaub aufgefallen, die ich nochmal loben möchte, weil die wirklich gelungen sind. Das war FaceTime. Ja. FaceTime ist nur sinnvoll, weil wir hatten Wi-Fi in der Lobby, aber halt kein Netz und dann kannst du kostenlos telefonieren. Ich glaube, das ist der Hauptgrund gewesen, warum die Leute das gemacht haben. Ich sehe das auch immer in der DB-Lounge, da klappen die Leute noch immer irgendwelche. Was irgendwie absurd ist, weil du willst eigentlich gar kein Bild haben, aber du machst es, weil es halt kostenlos ist. Auch, also. Na gut, die haben dann schon hier, guck mal, die Lobby gezeigt. Das war ganz lustig. Dann zweitens die Panorama-Funktion, fand ich großartig. Mhm. Also gerade im Urlaub. Und drittens, das Allergroßartigste immer noch, war die Fotostream-Sharing-Funktion. Okay. Weil ich halt einfach meinen Eltern Bilder aus dem Urlaub schicken konnte. Mhm. Einfach so. Und da brauchst du dann keine Postkarte mehr und nix. Ich muss nicht sagen, das Wetter ist heute schön, sondern die können sehen, das Wetter ist heute schön. Und sie wissen, mir geht's gut und wissen, dass ich Spaß habe und haben gleich Eindrücke davon. Also das war wirklich toll. Ja, das ist gerade so für Menschen, die jetzt nicht sowieso immer auf Twitter und Instagram und was nicht alles unterwegs sind, dann schon mal nochmal eine Offenbarung, dass man halt denen direkt Bilder aufs Telefon pushen kann. Ja, also das finde ich auch sehr toll. Ich habe aber auch einen Wein zu diesem Fotoschieb, weil, also mein Vater hat jetzt das iPad 1 noch. iPad 1 darf ja kein iOS 6, also darf es auch keine Fotostreams. Ja. Das heißt, wenn er auf seinem iPad diese Fotostream-Einladung drückt, dann kriegt er die Meldung, installiert auch iOS 6. Das ist ja nicht so nett an der Stelle. So, und auf einer Webseite. Und was auch passiert ist, ich habe seinen Mac upgedatet auf Mountain Lion und iCloud aktiviert und dann war es so, dass sein Fotostream funktioniert hat, aber die Shared Fotostreams nicht gingen und die Einladungen nicht, weil er hatte da keine Zugriffsrechte. Man sollte doch in den Einstellungen nachgucken, so war diese Fehlermeldung immer und dann in iCloud halt Fotostream an und wieder ausgemacht immer, alle anderen iCloud-Dienste funktionieren wunderbar, man dachte, was soll das? Ging nicht und der Weg, wie ich es dann beheben konnte, war iCloud abzuschalten, was eine wirkliche Tragödie ist auf so einem Gerät, weil wenn du iCloud abschaltest, dann fragt er dich für alle Dienste so löschen oder behalten. Und du musst natürlich löschen drücken, damit du die nicht duplizierst. Gleichzeitig musst du aber auch löschen drücken an der Stelle. Du musst komplett mal so die Kalender und den Adressbuch und die Notizen einfach mal alle löschen. Das fühlt sich so richtig gut an. Ja. Und dann, aber dann, wenn du das gemacht hast, den abgemeldet und dich dann wieder angemeldet, dann ging auch so Shared Fotostreams danach. Aber nur erst dann. Und das war echt eigentlich für so, also meine Eltern haben schon langsam echt Angst vor der iCloud, weil die wissen nicht, wie ich die Fehler behebe, wenn ich sie behebe. Tu ja auch nicht. Und, nee. die hören hier zu. Und ab und zu gehen halt Dinge einfach aus irgendwelchen Gründen irgendwie nicht. Ja, wie zum Beispiel das hier. Ich habe einfach da habe ich das Mountain Lion Update gemacht, nachdem iOS 6 draußen. Also ich habe das alles extra lang gewartet, wie alles schon funktioniert hat, alles gut war. Du, ich hatte letztes Problem bei meinen Eltern mit dem E-Mail-Programm. Das hat einfach gesagt, es versendet eine E-Mail. Das hing dann stundenlang, dieser Balken. Gleichzeitig hat er immer wieder E-Mails recovered, immer die gleichen, die gelöscht waren. Und dann, was machst du? Ja, man konnte keine E-Mails mehr verschicken, es ging nichts mehr. Was machst du bei Mail? Also mir war es völlig unklar, weil ich kann nicht das Programm löschen und wieder installieren. Es gibt geht so das? Rebuild Mailbox. Geht das? Nein, das war noch eine alte Mail-Version, da war das noch gar nicht drin, Rebuild Mailbox. Es gibt irgendwie so, öffne die Mail mit irgendeiner Tastenkombination, dann kannst du, glaube ich, so einen Repair-Modus starten. Oder was ich dann gemacht habe, war erstens System-Update, zweitens diese Mails, die irgendwie Probleme gemacht haben, von Hand gelöscht in der Library und dann Neustart und dann ging es wieder. Aber bitte, was macht denn ein normaler Mensch dann? Du fragst die falsche Person, weil was mir mit meinem Mail passiert, ist ja, dass regelmäßig Mails ankommen und die im Rohformat dargestellt werden. Also Mails mit Anhängen werden so nur roh dargestellt, ohne Header. Diese gehen so ein bisschen verloren. auf meinem Mac Pro und ich weiß nicht wieso. Und ich weiß auch nicht, ich kann Rebuild Mailbox drücken dann und hoffen, dass es danach diese eine Mail wieder geht, aber dann muss er die komplette Mailbox wieder bauen. Die Rebuild Mailbox Funktion ist sowieso. Ich habe keine Ahnung, es gab so auf macOS 10 Hints, also das ist so eine Seite, da stehen noch alle möglichen Dinge, aber ob man die machen will oder nicht, steht wieder auf einem anderen Blatt Papier. Bei Mail konntest du mal früher so die MySQL-Datenbank mit der Hand vakuumisieren, ein bisschen und sowas. Vakuum, ja, super. Also du kannst so einen komischen Mac Cleaner kaufen und dann irgendwas machen lassen. Um Gottes Willen. Aber das ist dann auch wieder Voodoo. Nee. Aber wo wir gerade schon beim Jammern waren über iCloud, können wir vielleicht an der Stelle erstmal noch anmerken, dass Game Sensor mal wieder down war. Ich glaube, seit wir das letzte Mal gepodcastet haben, zweimal. Dreimal? Okay. Und heute zumindest, ganz massiv. Ach, heute auch wieder. Okay. Ja, heute Vormittag, also, so ging nichts. Gut, also liegt dreimal. An dieser einen App, die für Game Center veröffentlicht wurde? Nein, es liegt mittlerweile schon in einer neuen App. Und zwar. Dritten App, die für Game Center veröffentlicht wurde. Genau, also es gibt jetzt eine dritte App, die mit Game Center dann doch so ein bisschen erfolgreicher war. Es ist jetzt keine Turn-Based-App, aber es ist eine App, die viele Challenges verschickt. Oder mit der Menschen viele Challenges verschicken. Es handelt sich um Extreme Road Trip 2. Und diese App, die hat einen Knopf, auf dem steht drauf, Challenge Your Friends. Steht außen. Genau. Und was passiert, wenn man diesen Knopf drückt, ist, dass er dann nochmal nachfragt. Diesen Dialog liest aber sowieso niemand. Da steht Send unten. Ein grüner Button, wo Send draufsteht. Genau, und wenn man diesen grünen Button drückt, dann spammt er einfach mal alle Freunde in deiner Freundesliste mit einer Challenge voll. Genau, also er challenged alle deine Freunde, wenn du diesen Knopf drückst. Ja. Und er macht diese eine Challenge dann zu dem Moment, wo du diesen Knopf drückst. Wenn du selber so aktiv bist und dann noch erfolgreicher bist und dann denkst, oh, jetzt bin ich nochmal besser geworden, jetzt drückst du das nochmal. Dann macht er eine zweite Challenge zu allen deinen Freunden mit demselben Score. Es ist dieselbe Einheit. Das haben wir ja auch schon gesehen, dass Game Center dann nicht normalisiert, wenn man auf einer Highscore-Tabelle eine Challenge rausschickt und noch eine zweite auf derselben Highscore-Tabelle, was eigentlich heißt, denselben Score, so um die Wette geht, dann sind es zwei, die unterwegs sind. Und damit hat es dieses Spiel geschafft, sich unglaublich viele Freunde zu machen, natürlich, zum einen, und zum anderen wirklich Game Center lahmzulegen zu dem Zeitpunkt. Also wegen der ganzen Push-Notification in Richtung so UB-Challenge irgendwas, mit jedem Score, jedes, also wenn du es dann auch noch spielst, wirklich, weil du Spiel spielen willst, was man machen kann, ist ja auch ein Spiel, dann, wenn du am Ende bist, reportet er den Score. Wenn er den Score reportet, passieren all die Dinge, die wir beide schon bei Super Hexagon erlebt haben. Wenn es derselbe Score ist, wird es immer hin und her gebounced. Also sämtliche Bugs, die da so noch drin ist, werden da getriggert. Okay. Und natürlich das normale Verhalten, das heißt, ich schlag dich. In dem Moment, und zwar erst, wenn ich so submitte den Score wieder, also schicke ich dir die Challenge zurück, die macht dann bei dir oben kurz den Push rein. Genau. Wenn du wieder mich schlägst, wieder zurück, und wenn du mich challenged, aber ich eigentlich schon mehr Punkte hatte vorher, dann ist es auch so, dass ich gar nicht besser fahren muss, als ich schon mal gefahren bin, dann kriegst du trotzdem das wieder zurück. Und ja. Das Ganze halt in einem vollständig vernetzten Netzwerkgrafen. Ja. So, weil irgendwie jeder jeden gechallenged hat, weil man dann so seine ganze Freundesliste challengen kann. Ich meine, wenn ich den Knopf drücke, dann kriegen halt 500 Leute eine Push-Notification. Ja. Ja. Mhm. Das ist nicht in der Übung. Nee. Ich habe auch ein paar gekriegt, wusste nicht, was es ist und habe mich auch nicht drum gekümmert. Ja. Ist auch besser so, weil wenn du dann das Spiel mal kurz runterlädst, was ja dann schon auch geht, also wenn man es so bearbeitet, dann wird es jetzt auch öfter runtergeladen, glaube ich. Ja. Ich meine, die erste, die du bekommst, da denkst du dir so, der hat die wahrscheinlich absichtlich geschickt, ich will mich jetzt irgendwie da in dieses Spiel einladen. So, und dann lädst du es natürlich runter. Ja, aber dann bekommst du halt noch 20. Also ich bekomme jetzt irgendwie am Tag bekomme ich immer noch 10 oder 15 Challenges. Und da kommt das nächste rein, das ist Game Center. Game Center hat jetzt nicht so sich gedacht, wir gucken mal, wie andere Leute so ein Problem gelöst haben oder sich da Gedanken dazu gemacht haben. So zum Beispiel bei Facebook. Wenn du eine Facebook-App hast, so kannst du sagen, ignore this app. Mhm. So. Kannst du nicht. Game Center kannst du komplett ausschalten oder komplett anlassen. Wenn du Challenges haben willst, boah, dann lass es an. Dann hast du das jetzt. Wenn du Push-Notifications haben willst, musst du alle Push-Notifications, die irgendwie mit Game Center zu einem anlassen. Es ist ja noch so, es ist ja sogar noch dümmer, weil jede Turn-Based-App ja noch nicht mal ihre eigenen Push-Notifications in den Einstellungen hat, sondern dass alles über Game Center läuft. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie Badges haben will bei, Letterpress, Ich dachte, du hast Lost Cities vergessen, aber... Nee, Lost Cities ist mir durchaus ein Begriff, weil das wäre jetzt das zweite gewesen. Ja, also ich will jetzt irgendwie bei Letterpress die Badges haben, bei Lost Cities nicht. Geht nicht. Nee. Ja, weil das ist halt beides Game Center und beides, wenn ich bei Game Center die Badges anschalte, dann habe ich bei beiden die Badges. Und das ist ein Problem, das haben wir schon vor 2 Jahren gesagt. Also mit iOS 6 hätten sie es fixen können. So, ja. Weil bei iOS 5, wie Game Center Turnbase kam, ganz laut geschrien. Ja, ich und andere. Ja. Aber es hat alles nichts gebracht und so ist Game Center jetzt halt wieder mal im Arsch. Und bei mir sieht Game Center im Moment auch mal wieder so aus. Ja? Ja. Loading auf allen Screens und es passiert nichts. Ja, ich hatte auch noch was Spooky-mäßiges, was Game Center angeht im Urlaub, weil da ist ja Datenroaming ausgeschaltet gewesen von mir. Wenn ich aber in die Apps reingehe, dann sagt er, ich bin in Game Center. Jetzt bist du in Game Center eingeloggt. Mhm. Und dann dachte ich, hä? Schickt er jetzt doch Daten raus, obwohl eigentlich nicht. Dann bin ich sogar in den Highscore-Listen gelandet, die er auch geladen hat. Echt? Die hat er sogar auch geladen an der Stelle? Okay. Später habe ich dann gemerkt, die waren gecached irgendwie. Ein bisschen, ja. Also, das waren falsche Daten. Das ist halt die Art und Weise, wie sie es gefixt haben. Das haben sie mir auch gesagt. Und ich bin mir bis jetzt nicht sicher, hat der jetzt doch was, Sachen rausgeschickt über 3G oder nicht? Also das wahrscheinlich nicht. Warum sagt er dann, er loggt sich in Game Center ein? Keine Ahnung. Also kurzer technischer Exkurs dazu. Game Center, wie sie es eingeführt haben, läuft so, dass du als App sagst, jetzt guck mal, ob du in Game Center bist. So, da muss das App, wenn du gestartet wirst, aktiv sagen, mach das. Daraufhin war es früher so, dass diese Netzwerk-Traffic, diese Netzwerk-Anfrage an Game Center rausging und dann wieder zurück und du wurdest halt nochmal nach deinem Passwort gefragt, wenn du nicht im System eingeloggt bist. Aber es ging immer die Anfrage raus. Mhm. Das hat natürlich sehr lange gedauert. Das war so ein wirklicher Netzwerk-Roundtrip, den man dafür braucht, um überhaupt eingeloggt zu sein. Das haben sich viele beschwert, weil das ist immer das, wo man sieht, oben kommt dieses auch. Hallo, Welcome Back, irgendwas kommt. Das kam immer bei Tiny Wings so auf Insel 3 genau. Und dann kam viel zu spät. Da haben sie gedacht, okay, wir fixen das. Wir sind ja eh so eine API. Also cachen wir ganz komisch. Ja, und das machen sie halt jetzt. Also sie cachen dazwischen irgendwie irgendwas. Und als App-Entwickler hat es zur Folge, du hast überhaupt keine Ahnung mehr, ob du wirklich eingeloggt bist oder nicht, weil Game Center sagt dir das. Die Fehlermeldungen sind auch sehr kryptisch. Also für dich als User hat es jetzt zur Folge, teilweise kriegst du diese Einloggerei, teilweise kriegst du sie nicht, wenn du sie denkst, du würdest sie kriegen müssen. Und wenn du jetzt im Urlaub bist und eigentlich gar keine Daten hast, geht's trotzdem und du weißt nicht, wieso. Es ist praktisch jetzt übelster Kuddelmuddel überall. Okay, sie haben einfach eine Ebene eingezogen, die simuliert, sie wäre Game Center. Und genau, schickt dann was raus. Sie haben das einfach komplett entkoppelt von der realen Netzwerkwelt, die sie da erleben. Und dadurch haben sie Probleme. Okay, finde ich prinzipiell gar nicht so schlimm. Prinzipiell finde ich es auch nicht schlimm. Aber warum dann überhaupt noch, sie sind in Game Center eingeloggt, da anzuzeigen? Genau. Sie hätten die API knicken müssen an der Stelle. Das finde ich sowieso total nervig und schon immer invasive. Und überhaupt, das war in allen Spielen, was interessiert mich das, ob ich jetzt da eingeloggt bin oder nicht? Wenn ich es brauche, dann soll das mir meinetwegen sagen. Stell dir vor, Twitter würde das so machen. Ja, ja. Die Twitter-Integration würde dir in jeder App sagen, wo du Share drücken kannst. Oh, Welcome Back, Monkey Dome von Twitter. Oh ja. Ja, aber Moment, also zu Twitter ganz kurz. Die Twitter-App braucht mittlerweile 8 Sekunden, um hochzustarten. Und das bei Twitter. Nee, aber zu Game Center noch, dass ich überhaupt das mitkriege, nervt mich. Und es dauert immer noch relativ lang, bis er dieses Banner zeigt, obwohl es gecached ist anscheinend. Ja. Alle gewinnen. Wir bei Games sind da immer. Wir haben Schmerzen. Ja, aber dann bin ich beruhigt, dass wenigstens keine Daten rausgegangen sind. Das kann ich dir nicht sagen. Ja, im Zweifel war Games Center down. Nein, das kommt schon noch oben drauf. Games Center hat den eigenen Weg noch. Es ist vollkommen möglich, dass Daten rausgingen. Also nicht jetzt wirklich, Curiosity. Wenn du Daten ausgemacht hast, nicht, aber dass trotzdem, dass der auch mal was schickt, wenn du ansonsten andere Dinge aus hast, das könnte durchaus sein. Nun ja, wir haben an dieser Stelle, glaube ich, genug über Game Center gejammert und können uns einer Rubrik zuwenden, die nach langer Pause tatsächlich wieder stattfindet. Und zwar auch in angemessener Länge. Ich habe nämlich 3 Hörerkommentare, die ich spielen kann. Und ich werde mit dem ersten anfangen, wie ich das üblicherweise immer so getan habe. Servus Fanboys, hab nur eine Frage, was anscheinend immer vergessen wurde, und zwar im Vergleich vom iPad 2 und dem iPad Mini. Und zwar Siri. iPad Mini hat Siri, iPad 2 hat kein Siri. Und ich dachte, mich noch erinnert zu haben, dass Apple behauptet habe, Auf dem iPad 2 würde es kein Siri geben, da die Performance da nicht stimmt und ja, User Experience einfach unzureichend sei, etc. iPad Mini ist doch eigentlich ein iPad 2, hardware-technisch, bla bla bla, und es hat Siri. Jetzt wäre die Frage, ob es da irgendwo, ob sie vielleicht eventuell doch einen neueren Chip verbaut haben oder irgendeinen Zusatzchip oder irgendwas, was das halt rechtfertigt, dass das iPad Mini Siri hat, iPad 2 nicht. Oder ist es einfach dieses typische Apple, neueste Gerät, neueste Features, und wenn dein Gerät halt 2 Wochen alt ist, dann musst du halt gucken. Vielleicht habt ihr da irgendwelche Informationen, ansonsten dann viel Spaß weiterhin beim Podcasten und Gruß vom Bodensee. Ne? Ciao. Ja, schönen Gruß zurück an den Bodensee. Ich habe mir den Bodensee immer romantischer vorgestellt, ganz ehrlich. Ja, die Motorboote, die haben sich irgendwie seltsam angehört. Ja. Also bei Bodensee muss ich sofort an Willi Astor denken, und wenn ich den Bodensee... Ja, wenn ich den Bodensee... Witze. Naja, aber zurück zur Frage, nämlich warum eigentlich jetzt Siri auf dem iPad Mini, wenn das doch nur ein iPad 2 ist? Und ich glaube, die Antwort ist, weil halt Apple so... Oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt da tatsächlich hardware-technisch eine Begründung für finden. Nee, es war ja schon immer so, dass sie gesagt haben, das und das machen wir nicht, das geht nicht, das ist scheiße, das wollen wir nie tun. Und dann haben sie es halt gemacht. Also im Grunde waren es immer willkürliche Entscheidungen. Naja, also es gibt schon auch tatsächlich Entscheidungen, wo du dann siehst, das machen sie tatsächlich, weil es halt sonst Kacke ist. Ja, also es gibt ja öfter mal so Sachen, so das geht jetzt, dieses Feature geht jetzt auf diesem Gerät nicht, und dann kommt irgendjemand und jailbreak das, und dann geht's halt doch, aber es ruckelt halt. Ja? Mhm. So, also das hatten wir in der Vergangenheit ja schon auch. Ja, das stimmt. Also ganz unbegründet sind diese Entscheidungen nicht immer. In diesem Fall aber ist sie wohl ziemlich unbegründet, beziehungsweise nur in Sachen Produktdifferenzierung in der Hauptsache begründet. Man weiß es aber auch nicht so genau, weil es ist bestimmt der A5, der jetzt genau fürs iPad Mini ist, ist jetzt bestimmt nicht derselbe Chip, der im iPad 2 ist, von der Größe her und von der... Wahrscheinlich könnte man auch noch argumentieren, so das Mikrofon, das an dem iPad Mini drin ist, das kann irgendwie irgendwelche tollen Noise-Cancellation-Features, dass das iPad 2 nicht kann, und deswegen funktioniert halt Siri besser. Na, es gibt ja durchaus auch noch eine Argumentation softwaretechnisch, dass man sagen könnte, okay, das hat sich für uns jetzt nicht gelohnt, für das iPad 2 das irgendwie zu optimieren, dass das läuft, aber das iPad Mini ist halt jetzt ein aktuelles Gerät, da muss es jetzt laufen, und da kriegen wir das auch hin. Hm. Ja, aber es ist ja, wie wir vorher schon gesagt haben, auch stiefmütterlich behandelt, also wenn du das iPad Mini so aufmachst und dich einträgst, dann wirst du nicht gefragt, ob du Siri anschalten willst oder nicht. Hm. Also irgendwo dazwischen ist die Ding. Also zu 100%ig zufrieden vielleicht nicht, und du bist dran. Ich bin dran. Ja, dran ist auch der Nächste mit seiner Frage in Sachen Hörerfeedback. Hi Jungs. Also erstmal ein Riesenlob an euren Podcast. Finde ich absolut genial. So, jetzt habe ich aber noch eine Frage. Und zwar bin ich ein großer Verfechter von GIST. Keep it simple. Jetzt hat ja Apple eine eigene Podcast-App rausgebracht. Und jetzt habe ich aus reinem Zufall irgendwie gemerkt, dass die ja doch irgendwo Kapitelmarken drin haben. Könntet ihr vielleicht mal kurz erklären, wie die genau funktionieren und warum sie bei euch nicht funktionieren? Danke, ciao. Ja, mein Lieblingshassthema, die Podcast-App und die Kapitelmarken. Ich glaube, wir hatten vor irgendwie ein paar Folgen da auch schon mal ausführlich drüber gerantet. Die Problematik ist folgende. Es gibt dieses Chaptermark-Format für Enhanced Podcasts, das nie dokumentiert wurde. Es wurde irgendwie damals TM, als die Podcasts in iTunes eingeführt wurden, von Steve irgendwie vorgestellt als die Zukunft des Podcastings. Aber man konnte das nur mit diesem Chaptermark-Tool machen auf Kommandozeile. Mhm. Irgendwann haben sie es dann in GarageBand mit reingebaut, als sie die Podcasts auch in GarageBand eingebaut haben. Zu diesem Zeitpunkt haben sie dann dieses Chaptermark-Tool, das irgendwie in perpetueller Beta war, irgendwann immer schwieriger zugänglich gemacht und dann ganz weggeworfen. Das heißt, man konnte diese Chaptermarks nur mit GarageBand machen. Naja, das ist ja echt, finde ich das Tragische, dass es ein Tool auf dieser Welt gab, diese Chaptermarks. gemacht hat, ein Kommandozeilen-Tool, die Quellen dann dafür nicht zur Verfügung waren oder irgendwann vielleicht schon mal ganz kurz oder so? Nee, gar nicht. Gar nicht? Okay. Und ist auch keinerlei Updates oder nee, das war Power-PC? Das war Power-PC, Universal wurde es nie und spätestens als halt Rosetta dann aus dem Betriebssystem flog, konnte man das nicht mehr benutzen. GarageBand war dann eben so das einzige Tool, das die Chaptermarks setzen konnte. Währenddessen haben sich aber halt viele Menschen dann dran gemacht, dieses Format zu reverse-engineeren. Ja, also zu gucken, was schreibt es da raus, welche Atome werden da in dem M4A oder in dem MPEG-4-Container beziehungsweise gesetzt und wie können wir das auch so machen? Und haben halt dann jeweils eigene Implementierungen davon gemacht. Ja, da gibt es dann irgendwie MP4-Chaps als Open-Source-Variante. Hindenburg hat zum Beispiel auch eine Implementation davon gemacht, nachdem sie es reverse-engineert haben. Und auch ein paar andere Software haben das irgendwie auch gemacht. Und dann hatten wir so eine Zeit lang diese Situation, wo jeder seine Implementierung gemacht hat davon. Da fiel auch mehr oder weniger aus allen das Gleiche raus in Sachen Format. Und das hat auch funktioniert, das jeweils auf den iOS-Geräten anzuzeigen, weil die Music-App das alles angezeigt hat. Jetzt hat Apple diese Podcasts-App irgendwie neu gemacht und da einen Praktikanten oder eine Praktikantin hingesetzt und die schreiben lassen. Und währenddessen mal irgendwie gleich dieses ganze Chaptermarks-Gedöns wohl irgendwie mit neu schreiben lassen. Also zumindest verwenden sie da wohl nicht die alte Codebasis, weil nämlich dieses Chaptermarks, so wie es in den Podcasts drin ist, also in der Podcasts-App, nicht die reverse-engineerten Chaptermarks von Software X anzeigt, sondern nur die von GarageBand. Und zwar auch nur die vom aktuellen GarageBand und nicht von GarageBand 2011. Ja. Ja? Also du kannst sogar irgendwie deine alte Folge damals mit Chapter Tool oder mit GarageBand 2011 gemacht haben. Selbst da gehen die Chaptermarks nicht. Die haben wirklich nur gegen dieses eine Ding, also was aus dem aktuellen GarageBand rausfällt, funktioniert, alles andere ist uns egal. So. Ist scheiße, ist aber so. Ich bin heute endlich mal dazu gekommen, mit dem Entwickler von Hindenburg zu reden. Deswegen. Und der war sich gar nicht bewusst, dass es ein Problem gibt. Nein, der war sich bewusst, dass es diese App gibt, aber der war sich nicht bewusst, dass die Kapitelmarken anzeigen kann, weil eben alles, was so generiert wird, außer GarageBand, und seien wir ehrlich, die wenigsten Podcaster benutzen tatsächlich noch GarageBand für ihren Zeug, für ihren Kram, halt nicht angezeigt wird in dieser App mit Kapitelmarken. Das wird abgespielt, aber Kapitelmarken werden nicht angezeigt. Hatten wir ja damals auch, wo wir die Podcast-App besprochen haben. So, nee, geht nicht. Und dann hat irgendwer gesagt, doch, es gibt einen Podcast, der geht. Und dann haben wir den auch ausprobiert. Dann ging der auch nicht bei allen, weil der auch noch verbuggt war ohne Ende. Genau. Und jetzt gehen wohl die, aber immer. Ja. Aber nur die. Mhm. Genau. Und der meinte jetzt, er setzt sich jetzt nochmal hin und reverse-engineert. Und vielleicht gibt es uns dann auch demnächst wieder mit Kapitelmarken, wenn dann Hindenburg das soweit reverse-engineert hat. Das Problem ist allerdings... Ich hoffe, dass wir auch in den anderen Programmen dann noch funktionieren. Genau, das Problem ist nämlich mittlerweile schon auch, dass es mindestens 4 verschiedene Implementationen von diesen Kapitelmarken von Apple gibt alleine. Mhm. Also der im QuickTime-Player, der in iTunes, der in der Music-App, und also für Audiobooks, und der in der Podcasts-App. So, das sind die 4 und die können jeweils unterschiedliche Subsets. So, also zum Beispiel der QuickTime-Player weigert sich, wenn die Links irgendwie falsch auf eine gewisse Art und Weise formatiert sind. Die Music-App kann das nicht, wenn die Cover-Art größer als 500x500 Pixel ist. Also es gibt jeweils Implementierungsfeinheiten, die sich jetzt noch nicht gegenseitig ausschließen, aber immerhin es erschweren. Und es wird jetzt spannend, ob sie es geschafft haben, mit der Podcasts-App tatsächlich was zu implementieren, was eine andere Art der Implementierung, die sie gemacht haben, dann ausschließt und man sich entscheiden muss, ob man jetzt das oder das haben will. Es bleibt spannend. Ich werde dann nächste Woche nachreichen, wie die Entwicklung so voranschreitet. Ja, und ich habe ja eselsgleich diese Podcast-App weiter benutzt. Mhm. Echt? Weil ich gerne die offiziellen Sachen benutze und jetzt im Urlaub hat er einfach die Fanboys nicht geladen. Also ich habe auf Download gedrückt und er hat Download vorbereiten, stoisch, minutenlang. Hm. Da bin ich auf Instacast gegangen und es ging sofort. Also, Ja, nee, das ist schon ein besonderes Stück Software, so, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber wir arbeiten dran, vielleicht wird es ja in Zukunft wieder besser. Schön ist es allerdings auch nicht, was man da als Kapitelmarken angezeigt bekommt, weil man bekommt keine Liste. So, man bekommt nur so eine Übersicht, wie lang die Kapitel jeweils sind, so in der Timeline. Man bekommt den aktuellen Titel verkürzt oben in der Titelbar angezeigt und Bilder zeigt er potenziell auch mit an. Links sieht man sowieso wieder auch nicht. Ja, was eigentlich. Warum brauchst du eine Liste von Kapitelmarken? Ja, weil ich irgendwie sehen will, was ich vergesse. Ach so. Ich dachte schon. Inhaltsverzeichnis. Man ist ja so viel gewöhnt mittlerweile. Ja. Naja, ja, vor allem links. Eigentlich vor allem links. So. Nein, das aber auch das Inhaltsverzeichnis, ich will zu einem bestimmten Teil springen, wo ihr über was Interessantes redet. Genau, und dann nur zum Nachhören oder so. Es ist schon tragisch in der Zeit, wo Instacast dann wirklich so direkt Jump into the Podcast Sharing macht, macht dann Apple selber so, ja, wir machen Tonbänder. Ja. Ja, wir haben ja entschlossen, auch Forstall ist auch an dieser Podcast-App schuld, weil der ist ja an allem schuld, was scheiße ist. Ja. Und deswegen wird jetzt alles besser. Skewmorph. Genau. Aber wir arbeiten daran, dass alles besser wird und dass hoffentlich in Zukunft auch Hindenburg wieder Kapitelmarken setzen kann, ja, die Podcast-App kann. Aber bis dahin haben wir noch einen Audiokommentar. Hallo liebe Fanboys. Obwohl mein erstes Android-Telefon noch aus der Zeit stammt, wo die Displays kleiner waren als die vom iPhone, hat mich jetzt das iPad Mini überzeugt. Besonders die Qualität, und ich bin froh, dass sie den Preistag genommen haben und nicht das aus Plastik hergestellt haben oder vielleicht an der Kamera gespart hätten. Ich glaube, das ist einfach mein Gerät. Jetzt ist meine folgende Frage. Wenn es jetzt im App Store Angebote für iPad-Software gibt und ich das iPad noch nicht habe, weil ich die Cellular-Version bestellt habe, die hoffentlich Ende November kommt, wenn nicht noch später, habe ich irgendeine Chance, mir schon Software zu bestellen, ohne dass ich dafür ein iPad benutze? Ich hätte als Geräte zur Verfügung ein iPhone, ein iPod Touch und ein MacBook Air. Was mir einfiel, eine Variante, einen Freund zu fragen, dass er das über die Geschenkeoption mir besorgt, aber das ist aufwendig und belastet Freundschaften. Ich finde euch spitze, macht weiter so, vielen Dank, ciao. Ja, also die Antwort ist so einfach wie trivial. Mit dem MacBook Air kann man einfach iTunes aufmachen und da gibt es den iTunes Store. Wo wiederum der App Store für iOS drin ist, genau, ist ja ganz klar. Da kann man kaufen drücken. Also so hat man das auch früher gemacht im Übrigen, als man auf den Geräten noch selber gar nicht kaufen konnte. Mittlerweile ist man das so gewohnt, dass man auf den Geräten kaufen kann, dass diese Funktion schon in Vergessenheit gerät. Aber man kann einfach mit einem iTunes tatsächlich Software runterladen für iOS-Geräte und auch iPad-Varianten. Und auch nur dann macht es aber eigentlich Sinn, also wenn du es mit deinem iTunes dann nachher synken willst, weil ansonsten hast du es ja gekauft. Okay, du kannst natürlich alle Apps runterladen. Ja, also das macht schon auch Sinn, wenn er es nicht mit dem MacBook Air synken will, weil dann kann er einfach seinen iTunes-Account da eingeben und auf Purchased gehen und dann auch auf dem Gerät runterladen. Also das und muss auf dem Gerät nicht mehr so suchen. Genau. Okay. Also es geht ja auch um Aktionen. Also es ist jetzt irgendwie gerade die iPad-Version, irgendwie kostet jetzt 1,99 und morgen kostet sie dann irgendwie $10. Ach, die Aktionen jetzt, Sales. Deswegen geht's halt. Wir haben die nicht so auf dem Radar. Bald ist Weihnachten, meine Damen und Herren. Nein, wir haben keinen Sale vor. Ich habe das jetzt so lange nicht mehr gemacht mit iTunes, dass ich Angst bekommen habe zu sünden. Weil ich Angst habe, dass er mir irgendwas wegsünkt. Das geht mir auch so, aber ich mache trotzdem. Ich kaufe auf dem iTunes meiner Wahl, auf irgendeinem meiner Geräten. Und dann lädt er automatisch auf alle Geräte, weil ich diese Auto-Download anhab. Also ich kaufe es und lösche es dann eigentlich sogar auf dem iTunes direkt wieder. Es ist wirklich nur so, ich mache den Kaufprozess auf dem Mac. Lustig. Nun ja. Aber das war es dann diese Woche mit dem Feedback auch. Wir haben das wieder mit Bravour gemeistert, glaube ich. Wir sind doch noch nicht ganz aus der Übung. So, und jetzt? Ich kann aber auch einfache Fragen diesmal. Ja, das stimmt. Aber zum Aufwärmen war es nicht ganz Herausforderung. Gut. Genau. Herausforderung. Spreche schwer heute. Ja, deswegen jetzt der Konsumteil. Da ist es ja irgendwie für alle Beteiligten einfacher. Und ich wollte an der Stelle, weil ich hatte nämlich ein Problem und ich habe gemerkt, diese Software, die hat mir schon so oft aus jeglichen Problemlagen geholfen und deswegen wollte ich die auch mal ausdrücklich empfehlen. Es geht um Hexfiend. Mhm. Hexfiend ist der Hex-Editor der Wahl auf macOS 10. Mhm. Der geneigte Hörer wird sich fragen, was ist denn jetzt ein Hex-Editor? Ein Hexeditor. Es hat nichts mit Hexen zu tun oder Zaubern oder sonst. Auch nicht Super Hexagon oder so. Es hat auch nichts mit Hexagonen zu tun. Nein, es geht darum, ich möchte eine Datei auf Byte-Ebene verändern. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie den Text zum Beispiel verändern, sondern ich möchte einfach so in eine Binärdatei reingucken und irgendwie sagen, hier Byte an Stelle 15 soll jetzt nicht Wert 120, sondern 123 haben. Und dann passiert das auf magische Art und Weise, Hex, Hex, und dann hat man das editiert. So, also es geht im Prinzip darum, Binärdateien zu editieren statt Textdateien. Und zwar und eben auf Byte-Ebene. Genau, oder auf Word-Ebene oder was auch immer. Das kann man natürlich noch ausweiten. Aber so an sich, Manipulation von Binärdateien macht man mit Texteditoren gerne. Und mein Problem war, ich hatte eine Aufnahme gemacht für den Retro-Zirkel und irgendwas lief da schief. Und meine Aufnahmesoftware hat mir immer 17.408 Nullbytes geschrieben. Und dann den Sample, der danach kam, waren dann 17.408 Bytes Audioinformationen. Und das Ganze immer abwechselnd. Das heißt, also mein ganzes Audio war durchsetzt von diesen Nullbytes dazwischen. Das heißt, meine Datei war eigentlich doppelt so lang mit alle Viertelsekunde eine Viertelsekunde Stille. Oh. Das hat sich bestimmt gut angehört, oder? Das hat sich super angehört, vor allem wenn du es in einem normalen Audiodichter aufgemacht hast, dann hat der auch noch gedacht, das ist Stereo, was dazu geführt hat, dass die Samplerate doppelt so hoch war und alles auch noch Mickey Mouse war. Also das war mit ab... Mickey Mouse mit ganz mit hin und her faden die ganze Zeit. Ich dachte schon, das ist komplett kaputt, bis ich dann halt mit dem Hex-Editor reingegraben habe und geguckt, was ist denn hier los. Und das Tolle ist, mit Hexfiend kann man dann auch auf 600 Megabyte noch sinnvoll editieren. Und was ich dann gemacht habe, ist halt irgendwie so gucken, wie groß sind denn hier die stille Fetzen, die da immer reingemacht werden. Und habe das einfach kopiert, finden, ersetzen und halt durch nichts ersetzt. Und ein Rohimport in die Audiosoftware später war meine Audiospur wieder gefixt und toll. Sehr, sehr feine Sache. Ja. Also Hexfiend ohne erstmal nur ein halber Mensch. Definitiv. Also kann Hexfiend an der Stelle auch nur empfehlen, also auch aus technischer Perspektive raus, wenn man rausfinden will, wie man so Dinge macht, die große Dateien editieren, ohne dass, also große Datenmengen editieren, ohne dass man die großen Datenmengen immer komplett im Speicher haben muss, weil das ist, was das alles langsam macht. Da kann sie auch den Quellcode angucken, weil der eigentlich als also das ist von einem Apple Ex- oder Ex-Apple-Mitarbeiter, vielleicht immer noch Apple-Mitarbeiter geschrieben worden, der sich eben gedacht hat, okay, die ganzen Coco-Programme laden immer alles im Speicher, weil halt es gibt keinen Standardweg, wie man das ganz einfach macht. So, ja? Das heißt aber nicht, dass man die alten Techniken, die man nicht schon immer mal gekannt hat, nicht mal nutzen kann und eben das ein bisschen besser machen kann. Er hat auch einen Blogartikel drüber geschrieben, wie er das gemacht hat. Sehr, sehr lohnenswert, dieses ganze Ding. Und sowohl als Tool als auch als Lernen, wie man gut programmiert. Genau. Anweisung. An dieser Stelle würde ich vorschlagen, Marcel, sprich du doch über den ersten... Den unvollendeten Schwan. Den unvollendeten also, Schwan. Also The Unfinished Swan, ein Titel für PS3 und zwar nur im... Wie heißt der Store, der Online-Store? PS Network. Ja, PSN. Genau. Nur PSN. In PSN. 15 €, ist ein Indie-Titel. Die haben mit dem Entwickler wohl den gleichen Deal gemacht wie mit den Journey-Entwicklern, nämlich so, mach mal 3 Spiele. Mhm. Das ist jetzt das erste. Okay. Wir erinnern uns, ich glaube, wir haben vor x Folgen drüber gesprochen, dass da ist man irgendwie so in einem Weiß, also das, es gab mal eine Tech-Demo dazu. Ist es die Tech-Demo mit dem Weiß und Schwarz? Ja. Genau. Erklär. Du bist einfach in einem weißen Raum, also du siehst nur Weiß, keine Schatten, nichts. Mhm. Und kannst so ein bisschen wie bei Portal 2 Farbe verspritzen und die bleibt dann eben kleben, wo eine Geometrie ist, also wo ein Stuhl ist oder eine Säule oder eine Wand und macht die farbig und dadurch sieht man sie. Genau, aber Farbe ist in dem Fall schwarz, oder? Genau, und zwar ist es auch komplett schwarz, auch schwarz dann auch ohne Schatten. Sodass, wenn du zu viel Schwarz auch hinbabbelst, dann auch wieder nichts siehst, weil dann alles schwarz ist. Ja. Genau, und dadurch kannst du dich orientieren, dass du eben sozusagen die Welt um dich anmalst. Das ist erstmal ein ganz netter Effekt. Musst dir quasi deinen Schattenriss spritzen. Genau. Das ist erstmal ein netter Effekt und dann latscht eben durch diese Welt und folgst so Enten, nicht Enten, sondern Schwanspuren im die Spuren, die der Schwan hinterlässt, hin und wieder mal, die sind, heben sich dann gelb ab und die sieht man. Okay. Und hin und wieder gibt es eben auch Gegenstände, die man bewegen kann mit diesen Kugeln, weil die haben eben auch eine Masse. Du kannst mal eine Tür aufdrücken oder so. Okay. Damit also mit diesen Farbkugeln. Und latscht da durch. Ich habe jetzt die ersten vier Sublevels gespielt, bin jetzt also in Level 2. Dann ist mir lustigerweise schlecht geworden vom Spielen. Okay. Weil das irgendwie und ich konnte mich kaum orientieren an der einen Stelle. Ja, es ist nett, es sieht teilweise ganz cool aus, teilweise ein bisschen reduziert. Es hat mich noch nicht gepackt. Okay. Es mag vielleicht auch an der Musik liegen, die ein bisschen so Kinderbuch Geklampfe ist und irgendwie, ich latsche halt da durch, irgendwie kann ich die Landschaft nicht wirklich genießen, weil ich sehe sie immer bloß halb, vielleicht wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, also ich hatte nicht viel Zeit reinzugucken. Ja, also was ich dazu gelesen habe, so im Netz war halt auch immer so, die Tech-Demo war echt cool, aber es trägt halt das Spiel jetzt nicht, so. Ja, ich weiß nicht, was noch kommt. Ich hatte halt nicht so das Bedürfnis, diesen Ort zu exploren. Hm. Und das ist ja Gift dann an der Stelle. Das ist ja eigentlich. Ja, vielleicht muss ich mich da noch ein bisschen fallen lassen und die Orientierung kriegen und so. Also es waren auch nette Anleihen, da war auch dann so ein Escher-Raum, ein bisschen wie diese Escher-Treppe und so. Aber ja, irgendwie, die Stimmung ist leicht neben meinem Geschmack, glaube ich. Verstehe. Und deswegen. Es gibt auch so eine Story, die so auch so in Bildtafeln erzählt wird, mit einer Erzählerstimme. Das ist ein bisschen auch so kinderbuchmäßig gemacht. Also das ist jetzt noch eine unfinished Review, muss ich sagen, zu dem Spiel. Meine Hoffnungen sind allerdings nicht so wahnsinnig groß, dass es so toll ist. Ich verstehe. Okay. Naja, Hoffnungen waren ja auch groß für, was du uns gleich näher bringen willst. Ja. Weil es ist ja das erste neue Spiel von Peter Molyneux, der sich ja jetzt losgesagt hat vom Joch des Microsoft und jetzt irgendwie Experimente, es sind ja keine Spiele, es sind ja Experimente, für iOS entwickelt. Ich wollte gerade sagen, get your facts straight, weil es ist wirklich kein Spiel, es macht auch keinen Spaß, aber es ist ein Experiment und zwar heißt es Curiosity. Und es ist das erste von 22 Experimenten, wahrscheinlich, vielleicht echt mit der Firma dann auch. Ja, ja, seine Firma heißt ja irgendwie 22 whatever. Q? 22, nee. Irgendwas. Mützen? Flaschen? 22 Bottles? Cans. Cans. 22 Cans. Dosen. 22 Mystery Boxes und der erste Titel ist halt echt so ein Curiosity. Curiosity ist einfach eine Box. Und zwar die Idee ist jetzt relativ simpel, zumindest das, was man jetzt schon sieht. Du hast einen riesen Würfel, den siehst du so. Und wenn du kannst auf eine der Seiten reinzoomen. Und wenn du diesen auf die Seite reinzoomst, so relativ weit, weit, weit rein, dann ist diese Würfelwand, die du da siehst, wieder aufgebaut aus lauter kleinen Würfeln. Und du, was du machen kannst, ist so einen kleinen Würfel entfernen. So mit einem Tab machst du so einen Würfel weg. Und die Idee ist, alle auf dieser Welt spielen gemeinsam dieses Spiel in demselben Würfel, in derselben Spielwelt und arbeiten gemeinsam daran, alle Würfel abzutragen, weil das ist natürlich nur die erste Schicht, die du dann abträgst. In der Schicht dahinter ist wieder ein Würfel mit Schicht und so weiter. Und auf den Würfeln selber sind Texturen und vielleicht auch irgendwie noch andere spannende Dinge. Es wird nicht nur Würfel abtragen sein, hat der Herr gesprochen. Aber bisher fühlt sich es genau so an. So, du zoomst rein und machst Würfel abtragen. Dann kannst du halt Pixelschriften oder so machen, weil du die anderen Leute siehst. Das Problem ist, technisch ist es so schlecht gemacht, dass die Netzwerklatenz so der Hammer ist, dass man sich teilweise trotz der großen Fläche gegenseitig so über den Latz fährt, was nichts bringt. Ich glaube sogar sehr oft, weil du meistens dann doch an die Ränder gehst und so und dann an den gleichen Stellen. Naja, aber du könntest es ja netzwerktechnisch so machen, dass du das mitbekommst und dass du die untereinander mit sich sprechen lässt und dass du es schnell hast. Ja? Du könntest auch netzwerktechnisch so machen, dass man sich überhaupt einloggen kann, denn das war bei mir heute hauptsächlich das Problem, dass ich nur in Hälfte der Fälle überhaupt ins Spiel reingekommen bin. Genau, und dann kannst du aber eben so Würfel wegmachen und du kriegst für jeden weggemachten Würfel so einen Punkt, eine Münze. Wenn du mehr Würfel am Stück wegmachst, kriegst du irgendwie einen Multiplier. Du kannst irgendwie mit voll Gestik hier irgendwie durch die Gegend klopfen. Das Problem ist, wenn du einmal falsch klopfst, dann ist der Multiplier wieder weg. Und mit diesen Münzen kannst du dann In-App Goodies kaufen. Und es gibt so In-App Goodies wie zum Beispiel Feuerkracher, die dann ein bisschen mehr Würfel wegmachen. Oder eine Bombe, ich weiß nicht genau, was die macht, die sind alle so scheiße teuer. Oder die Stats, die man auch erstmal kaufen muss, damit man überhaupt die Statistiken sieht, was denn hier so passiert. Die sind allerdings sehr günstig. Die kosten 100, ja, das muss ich mal schnell machen. Dann sieht man, weil die Statistiken sind ja weltweit. Das sind ja nicht deine Statistiken, sondern das sind die Statistiken, die halt so zu diesem Würfel dazugehören gerade. Ja? Das Spiel ist angeblich dann vorbei, wenn der letzte, also wenn einer den letzten Würfel entfernt und dann kriegt er einen Link auf ein Video. So viel ist auch schon irgendwie gesagt. Hoffentlich jemand, der das dann weiterverbreitet. Also ich muss sagen, ich habe das heute auch erst kennengelernt und mir hat es tatsächlich Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich so diese Kooperationsidee ganz witzig finde. Im Kopf hatte ich natürlich sofort CT at Home. Bloß, dass es weniger Sinn ergibt, das zu tun. Aber ich finde es ganz spannend. Ich finde es auch unglaublich schlecht umgesetzt. Also sowohl grafisch als auch vom Netzwerkteil. Ich habe aber immer eine Hölle Respekt vor Netzwerk. Insofern. Auch zu Recht. Ist auch schon noch schwierig. Wenn es so eine zentrale Komponente ist, muss man schon auch richtig machen. Ja. Ja. Du hast halt komplett mit Unity alles gemacht. Nee, mit Nginx. Was auch, zumindest ja. Der Shop. Da kommen so 500 Internal Server Nginx. Ja, mich erinnert das ein bisschen an, kennt ihr diese Stelle in Tom Sawyer, als Tom Sawyer den Gartenzaun anmalen soll und irgendwie dann so tut, als hätte er wahnsinnig viel Spaß beim Gartenzaun anmalen und dann irgendwie ganz viele Leute kommen und ihr auch viel Spaß haben wollen und den Gartenzaun ihnen dann anmalen und er kann sich dann zurücklehnen und den anderen beim Arbeiten zu gucken. Ja, wobei hier kein Gartenzaun angemalt wird. Das heißt, ein Produktivitätsgewinn findet ja nicht statt. Ja, nein, aber es ist so irgendwie, es ist ein relativ stupides Spielprinzip, das halt nur dadurch an Attraktivität gewinnt, weil andere das auch machen. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Wie gesagt, also ich fand es irgendwie spannend. Mir hat es Spaß gemacht. Es ist total stupide und hat eigentlich auch überhaupt keinen Sinn. Außer eben dieses Menschen tun da was zusammen. Interessant ist natürlich der nächste Schritt weiterzudenken, was man da alles Tolles tun könnte zusammen bei so einem Massive. Text editieren zum Beispiel. Massive Ding. Ja. Ja, ja. Text editieren. Nun ja. Da verkneife ich mir jetzt noch einen Rant auf Ähnliches. Also nicht, das hat mit euch gar nichts zu tun, aber da hat irgendwie jemand ein kollaboratives Editierwerkzeug entwickelt, was total. Musst du mir danach mal zeigen. Ja. Ja. Zeig ich mal. Ja, also ich begrüße ja diese Art von Experimenten an sich. Ja. Ich finde aber wirklich bei dem, da ist echt nicht wirklich, da habe ich nichts von. Also es klappt irgendwie nicht. Also es kann eine reine Kunstinstallation fände ich dann irgendwie schicker. Also bei mir funktioniert es seltsamerweise, allerdings gebe ich dir recht. Es funktioniert auf der anderen Seite halt wieder nicht, weil du genau das spannendste Element, nämlich die Interaktion mit den anderen, nicht hast, weil es nicht lädt. Ja, genau. So. Und auch, du hättest, wenn dann, ich würde gerne sehen, wenn wer anderswo ist, genau, so ein bisschen so ein Charakter und dann passiert da was. Kann das nicht passieren? Also wenn du Facebook anmachst, dann kannst du zumindest, glaube ich, sehen, wo die anderen grob sind. Ja, weil also er updatet es halt viel zu selten, würdest, was die anderen tun und das ist sehr traurig. Und das ist auch so, es ist auch ja destruktiv. Also wenn die anderen in deiner Bahn, dann machen sie ja das, was du gerade massiv zusammengepixelt hast, einfach mal platt vielleicht sogar. Ja, aber da wird es ja gerade interessant, wenn das möglich ist. Aber solange du die Interaktion nicht so direkt hast, ist es dann halt wieder nicht möglich. Ja, also wenn du es absichtlich machen könntest, wäre nochmal was anderes. Aber wenn du halt auch zusammen, also so ähnlich wie bei Journey, dass man dafür sorgt, dass das Ding eher ein kollaborativer Effort ist und nicht destruktiv hauptsächlich. Ja, dann wie glaubst du, ist dieser Würfel entstanden? Den muss ja irgendwer erstmal gebaut haben. Eben, wir könnten den ja bauen. Naja, also ich sagte ja schon, Minecraft nur langweilig. Insofern. Ja. Ja. Und alleine. Ich habe da auch meine Woes mit Minecraft. Minecraft. Ein Spiel, das auch unter den Begriff Minecraft zusammenpasst, ist ein My Little Pony Spiel. Mir wurde heute per app.net mitgeteilt, es gibt jetzt wieder mal ein offizielles My Little Pony Spiel von Gameloft. Das ist ja vielversprechend. Das ist vielversprechend, das sagst du richtig. Auch offiziell abgesegnet von Hasbro Gaming. Das macht's besser. Ja. Das macht's ja nicht unbedingt besser, aber zumindest sind die Figuren dann auch so auf die Originalen. Aber was das Ganze ist, ist, kennt ihr dieses Springfield Dings von Simpsons. Von EA? Genau, Simpsons Springfield oder es hieß, glaube ich, zuerst also, anders. Du baust so Springfield vor genau. dich hin, das ist mehr so Farmville mit Simpsons. Genau, es ist Farmville mit Simpsons. Mit viel, viel In-App-Coin-Purchases. Genau, und davon ist das jetzt die Gameloft-Kopie mit Ponys. Oh je. Ja. Also einfach Branding-Kram. Genau. Also du musst halt irgendwie Equestria nachbauen und irgendwelche sinnlosen Minispiele machen. Twilight ist plötzlich kann plötzlich fliegen und es ist alles total seltsam. Twilight ist doch Silber und Vampir. Jein, nein. Geh woanders hin und glitzer. Entschuldigung. Naja, also ich als Pony-Fan bin nur mäßig amüsiert über dieses Spiel. Es ist zwar schön, dass es zumindest ein hübsches Pony-Spiel gibt, aber so diese Art von Freemium, hier Münzen, Gedönse, sinnlose Minispielsammlung, ich baue dabei ein Dorf, Schlumpf farmen will, Gedönsbären, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ich wollte das nur mahnend erwähnen, dass es das gibt. Ja. Hat jemand das He-Man-Spiel gespielt? Ist das auch scheiße? Das soll gut sein. Das soll gut sein, okay. Aber ich hab's noch nicht gespielt. Ist neu gewesen auch, ja. Naja, vor 2 Wochen war das neu, glaube ich. Ja. Ja. Das ist das App Store, das ist jetzt noch nicht das Internet. 2 Wochen ist noch eine Review-Zeit, ja? Stimmt, okay. Ah. Naja, alt. Egal. Alt. Aber wo alt? Ja. Auch ein Pick. Genau, das ist sehr alt schon. Aber. Sprich 3 Wochen oder so, oder 4? 6, glaube ich. 6 schon. Die dritte Ausgabe gibt schon. Alle 2 Wochen wollte er eine Ausgabe machen. Genau. Der Herr Armand oder Arment. Oder der Herr Marco Arment, sagen sie alle in dem Podcast. Ich bin ja nicht so ein hundertprozentiger Fan von dem Herrn Arment selber. Aber ich bin trotzdem ein Fan von dem Magazin, das er macht. Und zwar das Magazin heißt das Magazin. The Magazine. The Magazine. Marco Arment ist der Instapaper macht. Und auch Tumblr vorher. Und vorher Tumblr gemacht hat. Und was er gemacht hat, ist ein Magazin, das so aussieht wie Instapaper. Also ein bisschen so ganz ähnlich, so wirklich schlicht. Da ist ein Artikel, so Text, weißt du schon. Mhm. Und alle 2 Wochen eine Ausgabe mit 4 bis 5 Artikeln, die tech-related sein können, müssen aber auch nicht. Mhm. Die er als The Magazine so kuriert und vertreibt. Er schreibt nicht alles selber, er schreibt ein bisschen was selber, im Moment nur das Vorwort und zahlt seine Autoren auch übliche Sätze sogar mehr, weil er das so mag, das finde ich von der Idee her gut. Und die Artikel, die da bisher so drin waren, habe ich auch sehr gerne gelesen. Und die Größenordnung, die man so zahlt, war, jetzt habe ich es gerade wieder verbockt, weil ich jetzt vorher gerade offen, pro Monat. Ja, was an sich, bevor solange du den Preis raussuchst, an dem Ding ja als meistens oder oft quasi als Alleinstellungsmerkmal hervorgestellt wird, das macht jetzt keinen Satz als Satz, aber ignoriert es mal. Also betont wird oft, das ist jetzt mal eine App, die diesen Newsstand endlich mal ordentlich benutzt. Mhm. So, das ist so die Newsstand-App mittlerweile, so als Alleinstellungsmerkmal. Siehst du das auch so? Oder? Da waren auch schon andere Dinge drin. Da war die Chi drin, da war die was ist ein Synkes? Wie heißt ein Synkes? Spielezeitschrift. E360. Ja, also das, ein paar von das sind Zeitschriften, die kann man da abonnieren, die gibt's. Ja, ja, aber so, mir wurde immer angetragen, der macht das jetzt mal richtig. So. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ja, weiß ich nicht. Finde ich, es taucht halt da auf und ist ein Magazin und das kann man so benutzen. Ich finde, der macht's richtig, weil es halt er ist ein bisschen ein Quernutzer, weil er halt nicht ein Printmagazin überträgt, sondern ein Magazin fürs iPad macht. Ja. Mhm. Aber für meine Begriffe ist Atomics war auch was da hingehört, stimmt, obwohl es eine extra App war und noch nicht jetzt in Newsstand gewandert ist. Also es gibt da genug Beispiele. Also ich finde es darum geht's da irgendwie nicht. Also für mich geht's wirklich darum, der will Content liefern, irgendwie Content, der ein bisschen Mehrwert ist, Content in der Art und Weise, dass es fair für die Autoren ist und auch trotzdem interessant. Also ist auch so, dass er nicht exklusive Artikel macht, die kann man auch im Netz lesen später, wenn es die Autoren selber veröffentlicht wollen. Okay. So, er will die gut bezahlen und er will eben so. Also im Prinzip ist es ein bezahltes Gruppenblog. Es ist ein bezahltes Gruppenblog, das so ein bisschen, das er so ein bisschen redaktionell bearbeitet. Verstehe. Ja. Und das finde ich ein nettes Konzept, finde ich ein gutes Konzept. Für den Content soll man zahlen und für sonst nichts. Ja. Und das sollen die Leute auch bekommen, die dafür schreiben, nicht nur er. Und ich lese die auch. Und was kostet der Spaß? 2 Euro. 2 Euro im Monat. 2 Euro im Monat. Also für 2 Ausgaben 2 Euro oder für 1 Ausgabe 2 Euro? Für 2 Ausgaben, ja. Genau. Hm. 2x im Monat kommt er raus und du zahlst per Monat. Verstehe. Ja, ist auch genau, gut. Also alle 2 Wochen wird er machen. Schön. Ja, war zum Beispiel auch ein ganz netter Artikel über Journey drin, der auch sehr zu Recht diesen, also daher komme ich jetzt auch, bin ich mit Curiosity und so dann wieder drauf gekommen und mit dem, wie man denn eigentlich gut chatten kann oder nicht, also der eigentlich ähnlich wie Marcells ausführliche Kundglückwünsche zu Journey sich ausgießt. Ich kann überhaupt nicht mehr sprechen heute. Ich sollte Wir nähern uns dem mentalen Ende. Du hast noch ein Ding und dann müssen wir hier auch raus. Auch alt, nur ganz kurz erwähnt, da bin ich mal wieder über das iPhone-Blog draufgekommen und zwar Fog of World. Mhm. Die App hatte ich eigentlich schon zur Seite gelegt. Mhm. Du hast ja auch geladen, habe ich in Game Center gesehen und noch nicht aufgehabt oder so. Ich habe sie schon öfter aufgehabt. Doch. Ja, dann war Game Center mal wieder im Cache. Genau, die macht eigentlich nichts anderes, als deine GPS-Koordinaten aufzuzeichnen und dann mit einem Nebel die Welt zu vernebeln, die du noch nicht betreten hast, GPS-technisch, und dir nur die Karte da anzuzeigen, wo du schon warst. Ist natürlich total unbrauchbar, weil die den Akku so leer frisst, dass du sie eigentlich nicht benutzen kannst. Aber allein diese Vorstellung, dass diese App wäre gelaufen, seit ich ein Baby bin, das fände ich schon ziemlich cool. Also ich habe die in der Türkei jetzt aufgehabt und das war schon ziemlich geil, weil du genau gesehen hast, wo sind wir langgefahren und wo war ich noch nicht und gehe ich noch mal 10 Meter nach da, um noch ein bisschen Punkte zu sammeln. Und den Nebel wegzumachen. Und ich war dann auch ganz stolz, dass eben dann gleich schon Europa und Asien freigeschaltet war. Oh, stimmt, du warst ja schon in 2 Ländern. Genau. Irgendwie war das ganz cool. Im Grunde ist sie total überflüssig, aber irgendwie hat sie mir Spaß gemacht. Mal sehen, ob ich die weiter benutze und vielleicht noch andere Kontinente einsammle. Man ist quasi aufgerufen jenseits der ausgetretenen Pfade. Ja, ich finde es wirklich schade, weil ich kann mir das super toll vorstellen. Ich meine, diese Technologien gibt's ja auch schon ewig, dieses Aufzeichnen können. Aber ich stelle es mir einfach toll vor, ich komme in eine Stadt wieder, wo ich weiß, ich war da als Kind und dann sehe ich, an welchen Straßen ich lang gelaufen bin. Ich würde das ja gerne interfacen können, so mit Latitude und dem ganzen Gedöns, wo du die Daten eh schon hast. Was ich gerade leicht amüsiert festgestellt habe, ist, dass diese App auf Deutsch einen deutschen Titel hat. Und dieser deutsche Titel ist Nebel des Welt. Ja, Nebel des Welt. Ich dachte, das hat er korrigiert. Ja, ich glaube auch. Also auf der Webseite Nebel ist es, auf der Webseite von also itunes.apple.com, da steht noch Nebel des Welt. Nebel des Welt, okay. Ja, aber wenn man über Übersetzung lachen möchte, dann kann man sich mal die Teilnahmebedingungen von Curiosity durchlesen. Oh ja. Die sind noch wesentlich schöner übersetzt. Jo. Nun ja, damit sind wir jetzt am Ende der Liste angelangt und haben diese Woche auch mal wieder eine ordentlich lange Folge abgeliefert. Das liegt daran, dass wir wieder zu dritt sind und uns viel zu sagen hatten. Keine Sorge, das wird wieder anders. Aber bis dahin verabschieden wir uns vom geneigten Hörer und wünschen einen schönen, oder von der geneigten Hörerin natürlich auch, wünschen einen schönen Resttag. Pfiat die. Servus. Ciao.